danke den beiden Vortragenden des heutigen Tages nochmals sehr, sehr herzlich und Ihnen allen, die Sie gleich am Anfang so kräftig mitdiskutiert haben. Hoffentlich geht das weiter und auch die anderen, die heute noch nicht zu Wort gekommen sind. Gut, ich darf heute gleich an unser gestriges Thema anschließen. Sie erinnern sich, wir haben gesprochen auch sehr viel über die verschiedenen Bedingungen, die für das Aufwachsen des Nationalsozialismus bestanden haben, aber Bracher hat das ja sehr deutlich gesagt, doch auch ganz entscheidend ist die Persönlichkeit Hitlers für die ganze Politik, für seine Erfolge und vor allem dann für sein Scheitern, der starke ideologische Zwang, der ihn zu vielfach auch gegen das Interesse, besonders deutlich etwa im Krieg, die Judenpolitik, gegen das eigentliche Interesse seiner Politik dazu geführt hat, zu diesen verschiedenen rational völlig unverständlichen Äußerungen. Ich glaube daher, dass, und das ist ja der große Unterschied bei unserem Thema diesmal, Faschismus und Nationalsozialismus zu den Themen, die wir bisher behandelt haben, die breite geistige Strömungen behandelt haben, die vorher wirken, nachher wirken, wo nie eine Persönlichkeit, auch beim Sozialismus etwa Karl Marx, nicht so sehr absolut im Mittelpunkt steht. Ich glaube, dass, und will es jetzt einmal zuspitzen, provokatorisch zuspitzen, die These, dass besonders in den Jahren der Zustimmung, in den Anni del Consenso, in der Zeit, wo also eine große Masse oder die große Masse der Deutschen an Hitler geglaubt haben, oder dasselbe ist auch in den Anni del Consenso bei Mussolini der Fall, der gemeinsame Denominator, sozusagen das gemeinsame, eigentlich nur der Glaube war, dass dieser Mann, l'uomo della provvidenza, wie man in Italien sagte, nicht nur der Mann der Vorsehung, eben das Deutsche Reich, das deutsche Volk zum Glück glücklich führt, das auf einer kurzen Formel, il Duce ha sempre ragione, der Führer hat immer Recht. Das ist im Grunde genommen nur das Gemeinsame, was den verschiedenen Gruppen, die auch untereinander ja bekämpft haben, im Nationalsozialismus und im Faschismus erst recht. Die innere Geschichte dieser beiden Bewegungen ist ja voll von Kämpfen. Das Gemeinsame ist nur der Glaube an den Führer, sozusagen an die Geschichtssendung des Führers gewesen. Das hat ja auch zur Folge gehabt, dass eigentlich mit dem Scheitern und dem Tod dieser beiden Persönlichkeiten die geschichtliche Bedeutung, die Wirksamkeit des Nationalsozialismus und des Faschismus, des Nationalsozialismus noch stärker, eben auf einmal weg war. Weil eben das Gemeinsame war der Glaube an Hitler, der Glaube an Mussolini. Ich weiß sehr genau, dass es in Italien natürlich eine Movimento Sociale Italiano gegeben hat. Aber im Grunde genommen ist mit diesen beiden, mit den beiden charismatischen Führern eigentlich die politische Wirksamkeit vorbei. In Italien hat man ja gesagt, wenn der Faschismus schon mit Mussolini, der zweifellos eine bedeutende Persönlichkeit war, ein Fallimento war, wie viel mehr dann mit dem Arsanic, der es, glaube ich, nur zum Sottosegretario alle Poste gebracht hat, oder Almirante, und in Deutschland ist es noch mehr, also niemand fällt es ein, einen Herrn von Taden, der eine Zeit lang eine Rolle gespielt hat, oder jetzt die Wehrsportgruppe Hoffmann sozusagen als Fortführer des Nationalsozialismus zu betrachten. Das, was geblieben ist, sind einige Nostalgien, sind einige Verrücktheiten, das, was man in Amerika das Lunatic Fringe nennt. Wir werden uns also hier, wenn wir in diesem Thema uns mit nationalsozialistischer und dann gesamtdeutscher Geschichtsauffassung beschäftigen, werden wir uns ganz konkret zunächst mit der Geschichtsauffassung Hitlers zu beschäftigen haben. Das ist tatsächlich das Entscheidende. Es ist, wenn ich zunächst einiges über die Literatur sagen darf, es gibt relativ wenig, aber doch einiges über die nationalsozialistische Geschichtsauffassung. Eine der letzten Sachen, auf die ich mich sehr weitgehend stütze, weil sie auch von einem Menschen ist, einem Historiker ist, der selbst in der nationalsozialistischen Zeit sich als Nationalsozialist gefühlt hat. Es ist von Günter Franz, das Geschichtsbild des Nationalsozialismus und die deutsche Geschichtswissenschaft. Es ist ein Vortrag der Ranke-Gesellschaft vom Jahre 1981 und herausgekommen, publiziert in dem Sammelband Geschichte und Geschichtsbewusstsein. Dort ist auch die weitere Literatur und dort findet sich der lapidare, einfache, aber durchaus sicher richtige Satz: Grundlage für das nationalsozialistische Geschichtsbild, soweit es sich in der Schulung der Partei und den Schulbüchern der Zeit spiegelt, ist das Geschichtsbild Adolf Hitlers. Das ist hier das Entscheidende. Und nun als Elemente von Hitlers Geschichtsbild treten hervor dieselben Prinzipien, die Bracher gestern vorgeführt hat, als er vom Nationalsozialismus gesprochen hat. Er hat ja hier das, wenn ich das noch einmal zitiere, auch, er hat hier drei Punkte: den Biologismus und Sozialdarwinismus, der biologistischen Sozialdarwinismus, also dann eng damit verbunden den Rassismus, dieses Wort vom pessimistischen Glauben, auf das werden wir noch kommen, mit dem Untergang des Abendlandes, dem man mit radikalen Mitteln eben entgegenwirken müsse, und eng damit verbunden der Lebensraum, der biologistische Anspruch auf den Lebensraum, der hier auch damit verbunden ist. Und ähnlich ist es etwa gerade bei Franz und auch sonst, wenn wir die Elemente von Hitlers Geschichtsbild herausarbeiten. Es steht an erster Stelle eben der Sozialdarwinismus, ein vulgarisierter oder vulgär Darwinismus, der alle Schlagworte, die man aus Darwin abgeleitet hat, vereinfachend, wie den Kampf ums Dasein, das Survival of the Fittest, das Recht des Stärkeren und alle jene Strömungen, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts den Rassismus oder die Rassenlehre bestimmt haben. Da ist die blonde Bestie, der vulgarisierte Nietzsche, es ist der Einfluss Wagners, der starke Einfluss von Wagners Schwiegersohn, Houston Stuart Chamberlain, und sein Werk, das Hitler offenbar oder vielleicht wirklich gelesen hat. Wir werden gleich auf etwas kommen, auf ein Werk, das als grundlegend für das nationalsozialistische Geschichtsbild vielfach gilt und das Hitler nicht gelesen hat und als zu schwer abgelehnt hat. Das ist nämlich der Nachfolger von Chamberlain gewesen, das Werk von Rosenberg. Es sind natürlich die Einflüsse Wagners, sie sind hier sehr stark zu setzen. Es ist all das, was in der Rassenlehre, in der Betonung der Rassen im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts vorgebracht wurde. Es ist der Einfluss von Gobineau. Es sind die, eben gerade auch etwa von Hannah Arendt betonten, Zusammenhänge mit den durch Kolonialismus und Imperialismus gegebenen Rassenproblemen, etwa in der Haltung von auch politisch konsequent, eine politische Konsequenz aus dieser Rassenlehre, etwa dass Hitler nicht auf die, auf die Wiedergewinnung der Kolonien aus war, weil er ihm das Problem der Rassenvermischung ihm so schwierig erschien. Auch hier eine der Wurzeln für seine Bewunderung Englands, weil er noch das Bild des England vor dem Ersten Weltkrieg hatte, das ihm natürlich nicht unmittelbar kannte, er ist ja nie drüben gewesen, aber ihm sozusagen vermittelt wurde, die Rassenschranken, die etwa die englische Kolonialmacht in Indien gehalten hat, die Kalabar, das war für ihn erschien sogar für ihn als vorbildlich. Kurz, dieser sozialdarwinistische Rassismus ist das die eigentliche Grundlage, so wie für Marx die Geschichte, die Weltgeschichte eine Geschichte von Klassenkämpfen ist, so ist auf eine einfache Formel gebracht für Hitler alle Geschichte eine Geschichte von Rassenkämpfen. Es ist also der Kampf aller gegen alle, der Kampf in der einer Rasse gegen die anderen, die Stärkeren siegen und müssen siegen und das ist auch gesund so, die Schwächeren müssen unterliegen, eine trinkt das Blut des anderen, das ist sozusagen die Grundlage von Hitlers Geschichtsbild gewesen. Damit steht im engen Zusammenhang der Antisemitismus, die Abneigung gegen das orientalische, asiatische Judentum, wobei, das hat ja Friedrich Heer unter anderem gezeigt in seinen Büchern, in seinen beiden Büchern über den Glauben des Adolf Hitler und Gottes erste Liebe, hier eine religiöse, auch wieder popularisierte, vulgarisierte religiöse Wurzel tief unten, aber doch noch deutlich erkennbar ist, die Abneigung gegen das Volk der Gottesmörder, gegen die, da gleich zusammen damit natürlich auch ein sozialer Antisemitismus, wir haben gestern schon davon gesprochen, etwa bei den Bauern, die Abneigung gegen den jüdischen Viehhändler spielt vor allem in Süddeutschland ja eine große Rolle. Die Überlieferungen des Kreises um den Hofprediger Stöcker, alles das ist allerdings verdünnt und von Ferne zu Hitler gekommen. Der Antisemitismus eines Eugen Düring, überhaupt der deutsche Antisemitismus, vermittelt über den radikalen Antisemiten Schönerer. So sehr Hitler die Taktik Schönerers verurteilt, hier übrigens auch mit durchaus falschen Klischee-Urteilen, die seine Urteile in Mein Kampf über Hitler, über Schönerer einerseits und über Lueger andererseits sind durchaus Klischee-Vorstellungen, weitgehend unrichtig bzw. verzerrt. Sowohl der Vorwurf gegen Schönerer, dass er keinen Sinn für soziale Probleme hatte, ist falsch, wie auch diese riesige Übersteigerung der Luegers, von dem ihm eben nur die Praxis, das ist ja richtig, das hat Hitler imponiert, die Praxis der Massenbeeinflussung natürlich sehr stark gefallen hat. Und das Dritte ist dann das kleindeutsch-russische Geschichtsbild, auch hier vermittelt durch die Schönerer-Bewegung, durch die alldeutsche Bewegung in Österreich. Es ist hier gleichfalls vulgarisiert, vereinfacht, auf Klischeevorstellungen und Schlagwörter gebrachte Geschichtsauffassung der kämpferischen Wissenschaft eines des preußisch-kleindeutschen Historiker, die eben ja politische Historiker in erster Linie waren, die den Sieg erlebt haben, vorbereitet den Sieg des Kleindeutschen Reiches, des Bismarckreiches, die Gründung des Bismarckreiches vorbereitet, begleitet und später gerechtfertigt und idealisiert haben. Hier wurzelt dieses Geschichtsbild in dem entscheidenden Faktum der deutschen Geschichte, nämlich den konfessionellen Gegensatz protestantisch-katholisch, der nun auch übertragen wurde auf den Gegensatz preußisch-österreichisch. Es ist dass die Nachwirkung und die Popularisierung bei allen Schullehrern etwa des berühmten Streites der beiden Westfalen, Zübel und Ficker, also der Streit um die deutsche Kaiserpolitik im Mittelalter, der ja 1859 ausgebrochen ist und dann weitergeführt wurde von der ernsten Wissenschaft eigentlich ad acta gelegt wurde, der aber in den breiten Massen, besonders bei den deutschen Geschichtslehrern, bei den Schullehrern, in einer popularisierten Form der Sübelschen Thesen von der Schädlichkeit der Italien- und Kaiserpolitik des Mittelalters und von der Notwendigkeit der Ostkolonisation ja verbreitet worden ist. Das ist die Auffassung, die mit dem Sieg der kleindeutschen Idee in der Politik und auch in Österreich, also da, wo Hitler zur Schule gegangen ist, ja innerhalb der deutschnationalen Bewegung verknüpft gewesen ist. Im ganzen Deutschen Reich, im Wilhelminischen Reich, wie auch in einem großen Teil Österreichs, der deutschen Österreichs, waren eben die Schullehrer alle überzeugt und haben das auch ihren Schülern immer beigebracht, dass es also nichts Verderblicheres für die deutsche Geschichte gegeben habe, als der große Irrweg, dass man nach Italien gegangen ist, die Blüte der deutschen Volkskraft in Italien einer Chimäre nachjagend geopfert hat, anstatt in den Osten zu gehen, während die Wissenschaft längst auch die Zusammenhänge zwischen Italienpolitik und Ostpolitik betont hat, dass der Kaiser eben durch die Kaiserkrone als Haupt der Christenheit ja auch gegenüber den Königen, gegenüber den slawischen Königen, also den Königen von Polen und oder nichtdeutschen Königen in Mitteleuropa, von Polen, Böhmen, Ungarn, natürlich eine Stellung hatte, die auch für die Ostpolitik eine große Bedeutung gehabt hatte. Also hier sind das Auffassungen, die extrem dann auch im Nationalsozialismus in einigen Gruppen vertreten worden sind und die durchaus den Jugendvorstellungen Hitlers entsprochen haben, von Karl dem Großen als dem Sachsen schlechter, während also die Verherrlichung von Widukind, die Gegnerschaft gegen Otto den Ersten, der also nach Rom gegangen sei, während das Ideal zum Ideal erhoben wird, sein Vater Heinrich der Erste, der nicht nach Rom gegangen sei, wobei das wesentlich damit zusammenhängt, dass er nicht mehr dazu kam. Aber er ist ja dann idealisiert worden, denken Sie nur besonders etwa bei der SS. Heinrich der Löwe gegen den verderblichen Friedrich I. Barbarossa. Italienpolitik sei also verderblich gewesen, Ostkolonisation sei richtig gewesen, und das wird auch durch die Zeittendenz der Gegnerschaft von Realpolitik gegen Romantik gestärkt, nicht wahr, dass Ostkolonisation sei eben Realpolitik gewesen. Sie wissen das Schlagwort der Realpolitik in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eben eine ganz große Rolle spielt, bestätigt dann auch durch den Erfolg von Bismarck, obwohl das Wort ja schon in den 50er Jahren von Rochow geprägt worden ist. Alles, die Verherrlichung des Mittelalters wird als Romantik abgelehnt. Wie gesagt, die deutsche Medievistik hat längst durch ihre Forschungen diesen Antagonismus, diesen aus der Situation von 1859 bis 1866 bestimmten oder genährt nach einer ganz aktuellen Frage, ob man die österreichische Politik in Oberitalien unterstützen sollte, ob die anderen deutschen Staaten da Bundeshilfe leisten sollten im Jahre 1859. Aus dieser Situation ist diese Polemik erwachsen. Die Wissenschaft hat sich dann in der Folgezeit eigentlich von dieser Polemik abgewandt, hat eben die Zusammenhänge zwischen Italienpolitik und Ostpolitik auch betont, aber in den Schulen und so weiter ist eben nach dem System, nach dem militärischen System falsch und richtig eben gesagt worden, dann die Zensuren, nicht wahr, der Herrscher, der nach Italien ging, hat falsch gehandelt, der nach Osten ging, hat richtig gehandelt. Du erinnerst dich noch an unseren Hauptmann Grotefend, der zunächst auf die jungen Offiziere Eindruck gemacht hat, weil er eben ganz in dem ihnen gewohnten Sinn, wie aus einer Militärfibel eben gesagt hat, das war richtig, das war falsch. Das ist ja ein altes System, das hat man schon im 18. Jahrhundert, haben die Geschichtslehrer der Maria Theresia gesagt, was musst du von Heinrich III. Wissen? Er hat richtig gehandelt, denn er hat drei Päpste abgesetzt. Was musst du von Heinrich IV. Wissen? Er hat falsch gehandelt, denn er hat sich bei Canossa vor dem Papst gedemütigt. Nicht wahr? Das sind diese Vorstellung, falsch und richtig, sind in dieser Form eigentlich im Schulunterricht gewesen und betont auch in Österreich. Auch in Österreich und gerade in Linz, Hitlers Geschichtslehrer, die haben diese Thesen ganz wesentlich vertreten durch das Alldeutschtum, durch die Alldeutsche Bewegung, durch Schönerer, auch durch die Los-von-Rom-Bewegung, die Hitler allerdings verurteilt hat, aus taktischen Gründen verurteilt hat, sind diese Vorstellungen entscheidend gewesen. Bezeichnend dann später, das war allerdings längst nach der Schulzeit von Adolf Hitler, hat etwa Heinrich Klass, der Vorsitzende, der Justizrat Klass, der Vorsitzende des Alldeutschen Verbandes, ja unter dem Pseudonym eine deutsche Geschichte, unter dem Pseudonym Einhard, eine deutsche Geschichte geschrieben. Und diese deutsche Geschichte, die erste Auflage 1909 hatte und dann 1941 die letzte und 19. Auflage erlebte, dieses Buch hat eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Hier ist natürlich auch die Bewunderung der Germanen, von den Zimbern und Teutonen angefangen, die bekannten Übertreibungen, die gerade in Österreich so stark waren, etwa die österreichischen Altdeutschen, die den Beginn der Welt, der Geschichtszählung nicht von Christi Geburt, sondern vom Jahre 112, von der Schlacht von Noreia, dem ersten Auftreten der Germanen in der Geschichte hergeleitet haben, deutschen germanischen Monatsnamen anstelle der römisch-lateinischen Monatsnamen einführen wollten und ähnliches, Bewunderung der Stämme der Völkerwanderungszeit, die Bewunderung Widukinds, des Gegners, Karls eben des Sachsenschlechter und dann die Linie direkt geführt von Heinrich dem I., über Heinrich den Löwen, über die Hohenzollern, die besonders die drei großen Staatsbaumeister, den großen Kurfürst Friedrich Wilhelm den I., den Preußens größten inneren König, und schließlich zu Friedrich dem Großen und von Friedrich dem Großen zu Bismarck. Diese popularisierte kleindeutsch-preußische, von der Bewunderung eben der Realpolitik Bismarcks und einem, wir könnten auch hier sagen, Vulgär-Machiavellismus getragene Geschichtsauffassung ist in der täglichen Praxis, die wurzelt in der täglichen, in der Erkenntnis auch in Österreich besonders, der täglichen Praxis des Nationalitätenkampfes in der österreich-ungarischen Monarchie und sieht darin auch eine Bestätigung in den Ereignissen. Und hier ist, kommt eben hier auch der pessimistische, defensive Zug hinein, dass bei den Deutschen Österreichs, nachdem sie den Rückhalt politisch am Reich verloren haben, nachdem sie sich bewusst geworden sind, dass sie zwar immer noch die stärkste, zahlenmäßig stärkste Nation in unter den österreichischen Nationalitäten sind, dass sie aber keine absolute Mehrheit haben, dass sie also eine Minderheit etwa gegen die Slawen, wenn man sie unter Missachtung ihrer großen Unterschiede als gemeinsames, als Einheit ansieht, gegen die steigende slawische Flut eben zur Minderheit geworden seien. Dazu die Vorstellung, dass die Slawen, also die man als Unterrasse bezeichnet hat, als Untermenschentum, teilweise auch schon dieses Wort Untermenschentum kommt also bei Schönerer in der Diskussion auf, nicht wahr, wie ein tschechischer Abgeordneter spricht im österreichischen Reichsrat in Tschechisch, und Schönerer, der dann damals übrigens schon nicht mehr Mitglied war von der Loge aus, rief: Was ist das für eine Sprache? Worauf der ihm antwortet: Eine Weltsprache. Und er sagt: Eine Unterweltsprache. Nicht? Das war also damals die Vorstellung. Diese Schlagworte von der steigenden slawischen Flut, von der Verteidigungsposition, die ja aus der demografischen Situation tatsächlich stimmen, weil damals tatsächlich etwa die deutschen Städte in Böhmen und Mähren, die deutschen Städte in der Südsteiermark, also Marburg, heute Maribor, Marburg, Zilli und Pettau, damals durch eine sehr starke Einwanderung und den sozialen Aufstieg der Slawen aus der Umgebung, das waren ja deutsche Städte, ins slowenischer bzw. also tschechischer Umgebung, wo sich der soziale Aufstieg dieser Slawen und auch eben die stärkere Geburtenzahl hier eine Rolle gespielt hat. Und da ist dieses Gefühl der Bedrohtheit, des Unterganges sozusagen der Germanen, die hier in König Etzels brennender Burg stehen und sich gegen diese slawischen wehren müssen, sehr entscheidend gewesen. Das dumme Schlagwort, das übrigens auch in Oberitalien ja geltend war, Slaven, Sklaven, nicht wahr, das Schiavi, Schiavi, Schiavi, in Veneto zum Beispiel ja eine Rolle spielt, also die Slaven eben als Sklaven, als Untermenschen, als ein Sklavenvolk verachtet. In diese Ideologien gehören dann auch hinein jene obskuren Ostara-Hefte, die Hitler in seiner Jugend, die der junge Hitler in Wien gelesen hat, diese Schriften des Lanz von Liebenfels, diese krausen Rassenschriften, wobei etwas ganz Eigentümliches ist, was ich will dem nicht nachgehen, es ist auch nicht so wichtig, aber ein Verwandter des Lanz von Liebenfels, der jüdische Journalist Luigi Hoffenreich, hat mir gesagt, dass Lanz von Riemenfels also jüdischer Abstammung gewesen wäre, was also eine makabere Pikanterie eigentlich ist. Allerdings möchte ich, ebenso wie der größte Teil eigentlich der deutschen Geschichtsschreibung, auch du übrigens ja in deinem Buch, diesen Einfluss dieser Ostara-Hefte, dieser Groschenhefte nicht allzu hoch werten. Der Titel, den Wilfried Thym seinem Buch gegeben hat, Der Mann, der Hitler die Ideen gab, ist zweifellos eine Übertreibung. Aber es hat diese Ideen natürlich gesteigert. In der nationalsozialistischen Bewegung, wo solche Ideen immer wieder vorhanden waren, aber teilweise aus taktischen Gründen, eben man darf, will ja keinen Religionskrieg machen, die Erinnerung an das Scheitern, letztlich doch Scheitern der Los-von-Rom-Bewegung, obwohl sie ja unter den Deutschen Österreich doch einen beträchtlichen Erfolg hatte, über 100.000 sind damals vom Katholizismus zum Protestantismus als der deutschen Religion übergetreten, aber Hitler sagt ja auch richtig in Mein Kampf, die übergetreten sind, waren ja im Grunde der katholischen Kirche in Wahrheit schon längst verloren. Diese Tendenzen sind dann in übersteigerter Weise durch Alfred Rosenberg, den Deutschspalten, den evangelischen Deutschspalten Alfred Rosenberg, verbreitet worden mit seinem Buch Der Mythos des 20. Jahrhunderts, das ja schon im Titel eine bezeichnende Anlehnung an Chamberlains Grundlagen gehabt hat. Und da ist nun interessant, dieses Werk ist 1930 erschienen im Parteiverlag. Es hat eine Auflage von insgesamt 1,1 Millionen Exemplaren gehabt, also die verschiedenen Auflagen. Es ist aber interessanterweise nie parteiamtlich offiziell anerkannt worden. Und Hitler hat dieses Buch 1930, befand er sich ja mitten im politischen Kampf, hat er dieses Buch als zu schwer für die Propaganda sowieso abgelehnt und hat es auch selbst nie gelesen. Er hat es offenbar nur angeblättert und hat es selbst nie gelesen. Und eine ganz eigentümliche Groteske ist, dass beim Nürnberger Prozess, wo ja Rosenberg, der ja dann auch hingerichtet wurde, auch Angeklagter war, feststellen musste zu seinem Entsetzen, dass von den angeklagten Führern, also der Elite des Nationalsozialistischen Partei, kein einziger dieses Werk gelesen hatte. Es in gewisser Hinsicht erinnern diese Dinge in Italien, natürlich cum grano salis, an die Mystica Fascista, von der auch viel geredet wurde in der letzten Phase und die eigentlich keine Bedeutung gehabt hat. Alfred Rosenberg war aber immerhin ein wichtiger Mann. Er war ja der erste Hauptschriftleiter des Völkischen Beobachters, dann 1930, also in dem Jahr, in dem dieses Buch erschien, Mitglied des Reichstages geworden und war dann 33 Leiter des außenpolitischen Amtes der NSDAP, allerdings gleich im nächsten Jahr abgeschoben worden auf den mehr formelle Funktion eines Beauftragten des Führers für die gesamte geistige und weltanschauliche Schulung, ein tönender Schulung der Partei, ein tönender Titel, hinter dem aber nicht sehr viel steckt. Aber immerhin hat er in Schulungsbriefen und in Ordensburgen und in der nationalsozialistischen Erziehung doch eine gewisse Rolle gespielt. Er war Leiter des Kampfbundes für deutsche Kultur und wurde ja dann 1941 Reichsminister für die besetzten Ostgebiete. Wie gesagt, er ist leidenschaftlich antirömisch, antichristlich, aber allgemein antimediterran und er stützt sich bei seiner Interpretation der Weltgeschichte etwa auch auf die überspannte und von der ernsten Forschung abgelehnte Spekulationen des Ethnologen Albert Grünwedel, die hier also übersteigert werden. Also alles Böse der römischen Kirche stammt aus der etruskischen Vergangenheit, äußerlich schon die Mitra und der Bischofsstab und so weiter. Also hier ist, wie gesagt, ein gewisser Vergleich zur Mystica Fascista, zum Barone Evola. Und nur hat die Mystica Fascista doch nicht diese Stellung gehabt, glaube ich. Also sind hier schon Unterschiede. Der Rivale Rosenbergs, der natürlich stärker noch in diesem Sinne gewirkt hat, ist Heinrich Himmler gewesen, der Reichsführer SS, der ja vor allem seit 1934, seit dem Sieg über die SA und über Röhm, die SS sozusagen zu einer Führungselite machen wollte, Chef der deutschen Polizei, 1939 Reichskommissar für die Festigung des deutschen Volkstums, schließlich ja Innenminister und Chef des Ersatzheeres, dann allerdings im letzten Testament Hitlers ja aus der Partei ausgestoßen, was praktisch ja keine Wirkung mehr hatte. Er hat bei der Gefangennahme ja Selbstmord begangen. Bei Rauschning sind einige interessante Äußerungen für die Stellung Himmlers zur Geschichte. Das ist die völlige Verachtung der Geschichtswissenschaft, die Überzeugung, dass die wissenschaftlichen Ansichten der Professoren überhaupt niemanden interessierten und völlig unbedeutend. Wenn der Staat oder die Partei eine Ansicht als wünschenswerten Ausgangspunkt für die wissenschaftliche Forschung geäußert hätte, dann hätte sie einfach als wissenschaftliches Axiom zu gelten. Es ist uns höchst gleichgültig, ob die Vorgeschichte der germanischen Stämme in Wirklichkeit so oder anders abgespielt, ob sich die Vorgeschichte der germanischen Stämme in Wirklichkeit so oder anders abgespielt hat. Worauf es uns einzig und allein ankommt und wofür diese Leute bezahlt werden, sind geschichtliche Vorstellungen, die unserem Volk den notwendigen Nationalstolz stärken. Wir haben nur das einzige Interesse, dass wir das, was wir als Zukunftsbild für unser Volk hinstellen, in die graue Vergangenheit hinein projizieren. Der ganze Tacitus mit seiner Germania ist eine Tendenzschrift. Unsere Wissenschaft vom Deutschtum hat jahrhundertelang von einer Fälschung gelebt. Wir haben das Recht, dasselbe jederzeit zu wiederholen. Vorgeschichte ist die Lehre von der überragenden Bedeutung der Deutschen in der Vorzeit. Also hier, abgesehen von der Gleichsetzung von Deutsch und Germanisch, ist also hier die völlige Verachtung eigentlich der Geschichtswissenschaft, die eben nur als Instrument angesehen wird. Hier hat es ja nun innerhalb des nationalsozialistischen Lagers die größten Gegensätze gegeben. Jeder hat seine eigene, jeder Führer sozusagen hat seine eigene Geschichtsforschergruppe gehabt. Nicht bei Himmler ist auch wieder dieselbe Linie im Übrigen. Es ist bei keinem etwas wirklich Neues. Es ist auch wieder Arminius und Widukind, Heinrich der Erste und Heinrich der Löwe. Er hat ja eine Lehr- und Forschungsgemeinschaft gegründet, das Ahnenerbe, das allerdings unter der Leitung eines Indogermanisten stand, nicht eines Historikers. Die Frühgeschichte, auf die ist also besonderer Wert gelegt worden. Dabei haben sich ganz interessante, auch natürlich aktuell politisch bestimmte Gegensätze in der Interpretation der Germanen gegeben, etwa zwischen zwei jungen Vorgeschichtlern, der eine war eigentlich ein Germanist, die sich mit den Germanen beschäftigt haben, die beide der SS nahe standen, der eine Bernhard Kummer, aber dem Reichsnährstand, und Daré, der ein Bild der Germanen als eines friedlichen Bauernvolkes gezeichnet hat, und der Wiener Germanist Otto Höfler, er lebt ja heute noch, der den größeren Wert legte auf das germanische Sakralkönigtum, der etwa in seiner Interpretation der Heiligen Lanze als einem Herrschaftszeichen, sogar eventuell etwas gar zu Menschenopfern verwendet wurde, dass der das Ideal nicht den strahlenden Siegfried, sondern den von Tragik umwitterten Hagen hatte und der ironisch etwa am Historikertag im Deutschen Historikertag 1937 in Erfurt sagte, es gibt eben Leute, denen der Gedanke schrecklich ist, dass die alten Germanen auch Blut vergossen haben. Das war natürlich ein Seitenhieb auf den Kummer und den Dare und diese Vorstellung von den friedlichen Ackerbauern, von den Germanen als friedlichen Ackerbauern. Dasselbe Gegensätze hat es ja natürlich auch in der Rassenkunde gegeben. Der offiziell anerkannte und geförderte Rassenforscher und Verbreiter einer Rassenkunde, Verfasser einer sehr populären Rassenkunde, war ja Hans F. K. Günther, dessen Werk schon 1922 geschrieben wurde, der damals keineswegs ein Nationalsozialist war, aber eben aus dieser selben Vorstellung war, der Mann, der die Menschenrassen eben einteilte nach der Schädellänge und so weiter. Sein Werk ist als erste Auflage 1922, die 14. Auflage schon 1933 erschienen. Er ist durch den nationalsozialistischen Innenminister von Sachsen-Weimar, von Frick, 1931 zum Professor in Jena ernannt worden. Es ist interessant, dass die Amtseinführung Günthers als Professor in Jena die einzige Gelegenheit war, bei der Hitler eine deutsche Universität betreten hat. Nur dadurch wurde also Günther sozusagen vom Nationalsozialismus vereinnahmt. Es gab daneben natürlich auch noch viel intelligentere Vertreter einer Rassenkunde, wie etwa Ferdinand Klaus, der von Husserl, von der Phänomenologie herkam, der also nicht den nordischen und westischen und so weiter, sondern der etwa vom mediterranen Darbietungstyp gesprochen hat, einige glückliche Formulierungen gefunden hat. Vor 1933 war kein älterer deutscher Historiker und kein Universitätslehrer Parteigenosse. Der Sturm auf die deutsche Geschichtswissenschaft ist dann durch interessanterweise auch wieder durch einen Mann ausgelöst worden, der selbst auch nicht Parteigenosse war, ist nie geworden, ist Walter Frank, der weder vorher noch nachher Parteimitglied war, allerdings seine Frau war Trägerin des goldenen Parteiabzeichen. Er stand zunächst in Bewunderung vor Ludendorff, hat aber dann unter Pseudonym Artikel im Völkischen Beobachter geschrieben und er hat sich in den Vordergrund gespielt durch seinen Angriff auf seinen Lehrer. Das ist immer populär, ein Angriff auf den eigenen Lehrer, nämlich auf den Berliner Ordinarius Hermann Onken, den er so heftig angriff, dass er schließlich gestürzt wurde. Das war also seine erste Tat und damit im Zusammenhang auch die Verdrängung von Friedrich Meinecke von der Stelle eines Herausgebers der historischen Zeitschrift, wobei interessant ist, dass Meinecke nicht durch einen Nationalsozialisten, sondern durch den bayerisch-monarchistischen deutsch-national-konservativen Historiker Karl Alexander von Müller ersetzt wurde. Die große Wende in der Geschichtswissenschaft sollte bringen die Gründung des Reichsinstituts für Geschichte des neuen Deutschlands, zur selben Zeit, in der dann auch, und zwar im Jahr 1935, während ja die Monumenta Germaniae in Reichsinstitut für die mittelalterliche Geschichte umgewandelt wurde und auf den Lehrstuhl Onkens, der sozusagen der repräsentative Lehrstuhl in Berlin war, wollte man den Wiener Ordinarius Heinrich Ritter von Sirwig als Nachfolger berufen. Das gesamtdeutsche Geschichtsauffassung, die uns hier als erste begegnet, vom Nationalsozialismus auch der Nationalsozialismus auch vereinnahmen wollte. Söbik, der Begründer und bedeutendste Exponent oder Programmatiker der gesamtdeutschen Geschichtsauffassung, lehnte diesen Ruf nach Berlin allerdings ab, blieb in Wien, nahm aber die Ehrenmitgliedschaft des Reichsinstituts an. Neben ihm im Beirat waren durchaus Historiker der älteren Generation, die keine Parteigenossen waren, wie Erich Marx, A.O. Meyer, Fritz Hartung und andere Stipendiaten dieses Reichsinstituts für Geschichte des Neuen Deutschlands waren etwa unter anderem Fritz Fischer und Hermann Kellenbenz, die weder damals noch vorher oder nachher eigentlich Nationalsozialisten gewesen waren. Also Fritz Fischer, den Sie ja alle kennen von der berühmten Fischer-Kontroverse, und Hermann Kellenbenz, der zu unserem Mitarbeitern hier gehört, ein bedeutender Wirtschaftshistoriker. Was interessant war und was auch eine Konzession war, natürlich an den Nationalsozialismus, war die Einrichtung einer Abteilung zur Erforschung der Judenfrage, dessen Leitung ein gewisser Wilhelm Grau übernahm, der sich allerdings dann mit Frank überwarf und konsequenterweise zu Alfred Rosenberg übergegangen ist. Das, was Frank vor allem auszeichnet, ist das ewige, immer wiederholte in neuen Formulierungen, neuen militärischen Formulierungen, obwohl er selbst weder vorher noch nachher jemals Soldat war, das Bekenntnis zur kämpfenden Wissenschaft, also Ablehnung des Strebens nach Objektivität, zu Heinrich von Treitschke als das Idealbild der kämpfenden Wissenschaft. Das bedeutendste Werk, das dort erschienen ist, vom Reichsinstitut herausgegeben, ist zwar schon früher geschrieben worden, eigentlich von einem Einzelgänger, Christoph Steding, Das Reich und die Krankheit der europäischen Kultur, das 1938 erschienen ist. Steding ist dann damals schon tot gewesen, er ist sehr jung gestorben, Steding, S-T-E-D-I-N-G. Die fünfte Auflage ist dann 1943 erschienen. Es ist ein Werk, das blendend geschrieben ist und sich aber vor allem durch heftige Angriffe gegen die staatsferne Kulturgeschichte der sozusagen neutralen germanischen bzw. deutschsprachigen Staaten auszeichnet. Also vor allem die Holländer, die Schweizer, die Skandinavier werden hier sozusagen als entartete Germanen bezeichnet, weil sie die sich vom Kämpfertum losgesagt haben, weil sie staatsfremd und staatsfern seien und sich vor allem auf die Kulturgeschichte gewandt haben. Also Jakob Burckhardt, der Schweizer Jakob Burckhardt, der Holländer Jan Heusinger, die erscheinen, Huizinger geschrieben, die erscheinen als, hier als Hauptangriff. Daneben die ganze Welt, etwa Thomas Mann, die ganze hanseatische Welt, Norddeutschland, die werden besonders angegriffen. Es gibt dann noch ein Werk, das im Krieg erschienen ist, von einem Meinecke-Schüler, Otto Westphal, Das Reich, Aufgang und Vollendung, das von dem nur ein Band 1941 erschienen ist, der von Söbik in einer großen Rezension in den Göttinger Gelehrten Anzeigen 1943 als Irrweg bezeichnet wurde. Dieses Werk von Westphal hat auch nichts wirklich Originelles. Es bringt eigentlich die ganze germanisch-nordische Mythologie sozusagen, die ganzen Auffassungen, die ich schon gekennzeichnet habe, nicht etwa die Kennzeichnung des Mönchs Hildebrand, des Gregor des Siebten als Vertreter der sozialbiologischen Untermenschentums der Unterschichten von Mailand, oder Begotte Tassilo, Herzog Tassilo wird als Vorläufer der Jesuiten Wittelsbacher, Otto III. Als einen Fetischismus der Unterrassen versunkener Halbgrieche bezeichnet und so weiter, Otto von Nordheim als ein Windhorst des Mittelalters und so fort. Also Für Westphal, und das ist interessant vielleicht, einen Schüler Meineckes, sind Geopolitik, Prähistorie und Rassenlehre die drei nordischen Disziplinen, die für das Geschichtsverständnis grundlegend sind. Der Nationalsozialismus ist eine endgültige Abrechnung mit den universalistischen Tendenzen einer Weltherrschaft und einer Weltreligion, die orientalisch-semitischen Ursprungs sind. Wie gesagt, es enthält, wie Sie sehen auch daraus schon, dass es hier im Grunde nichts Neues, sondern nur eine Übersteigerung der alten antikatholischen und antichristlichen Tendenzen, einen popularisierten Darwin, Nietzsche, Guido von Liszt etwa in Österreich, also diese ganzen Germanenschwärmerei, die auch ganz wesentlich auch durch Richard Wagner bestimmt gewesen war. Nun, davon hat sich ganz entschieden, und das war ja immerhin eine tapfere Tat im Jahre 1943 noch hier ganz scharf gegen ein solches Werk vorzugehen, ist abgelehnt worden von Heinrich von Sirbig, und Heinrich von Sirbig hat sich auch von Frank dann völlig distanziert. Damit sind wir bei dem Problem der gesamtdeutschen Geschichtsauffassung. Ich erinnere daran, kann auf die im Einzelnen nicht darauf eingehen, wegen Zeitmangel, dass es also in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Deutschland eben diesen Gegensatz zwischen der kleindeutschen, preußisch-protestantischen Geschichtsauffassung gegeben hat und der großdeutsch-österreichischen, katholischen, wesentlich von katholischer Seite vorgetragenen Geschichtsauffassung. Hier war ja eben dann politisch der Sieg und, ich habe es ja schon dargelegt, diese popularisierte Sübel und Treitschke, die hier vor allem bei den Schullehrern vertreten wurde in der einfachen Art, während er in der Wissenschaft ja auf beiden Seiten allmählich, oder jedenfalls bei den Preußen, auch eine Korrektur eintrat, etwa in der Auseinandersetzung zwischen Paul Lehmann und Albert Naudet über die Ursprünge des Siebenjährigen Krieges. Das heißt, die kleindeutsch-russische Geschichtsauffassung, hier sind selbstkritische Töne auch aufgetreten. Etwas Ähnliches übrigens wie die, was sich in Italien ja abspielt, in der Risorgimento-Geschichtsschreibung, wo mit Alessandro Luzio zum Beispiel die Übertreibungen dieser oleografischen, popularisierten Risorgimento-Vorstellungen auch eingesetzt haben. Besonders schwierig und interessant ist, oder dann nach 1918 setzt sich natürlich auch eine Kritik des Friedericus-Mythos, diese primitive Vorstellung, dass also die Hohenzollern sozusagen schon von Anfang an eine geheime, versiegelte Order der Geschichte zur Erfüllung der deutschen Einigung bei sich gehabt hatten und dass sie also der Kampf gegen den Kaiser eigentlich eine notwendige Voraussetzung und damit eigentlich gerechtfertigt erschien durch die spätere Gründung des Deutschen Reiches durch Bismarck, während Bismarck ja in seinen Erinnerungen durchaus gesagt hat, jeder Reichsfürst, der sich vor dem Dreißigjährigen Krieg dem Kaiser widersetzte, ärgerte mich als ein Rebell bei seinen starken autoritären Vorstellungen. Anders ist die Situation natürlich in Österreich nach 1866. 1866 bringt ja die politische Niederlage der großdeutsch-katholischen Geschichtsschreibung. Die Folge ist, dass einige österreichische Historiker ins preußisch-kleindeutsche Lager übergehen, wie Anton Springer, besonders Ottokar Lorenz etwa, der originelle Mann, der von Wien weggegangen ist, der Literarhistoriker Wilhelm Scherer und andere, oder Zwiedenick Südenhorst. Das heißt, es gibt österreichische Historiker, die zu dieser kleindeutsch-protestantischen Linie übergegangen sind. Der größere Teil zieht sich zurück und dieser Rückzug erfolgt zur selben Zeit, in der ja auch der Katholizismus sich in ein katholisches Ghetto zurückzieht, also in eine Art Emigration, bezeichnet etwa innere Emigration, Johann Baptist Weiß und andere, und interessanterweise Emigranten aus dem Bismarckreich, vielfach auch Konvertiten, wie etwa Onno Klopp, der mit seinem vertriebenen Herzog von Hannover nach Wien gegangen ist und dann ein streitbarer österreichischer Historiker oder immer irgendwie fremdbleibender, aber Historiker in Österreich geworden ist, oder Ludwig von Pastor, der ja konvertiert war, der Rheinländer, der aus Aachen stammte und nach Österreich ging, zum Katholizismus übertrat und eigentlich der Führer einer ausgesprochen integralistisch, konservativ-integralistischen katholischen Geschichtsauffassung war. Und das Dritte dann, bei dem größten Teil österreichischen Historiker, der Rückzug auf den quellenkritischen Positivismus, der Verzicht auf Wertung, auf eine Geschichtsauffassung, überhaupt der Verzicht auf Geschichtsschreibung, die man den Verfassern patriotischer Trivialliteratur oder habsburgischer, dynastischer Literatur und Schulbüchern und Jubiläumsschriften überlässt, ist das Institut für österreichische Geschichtsforschung, das 1854 unter dem Neoabsolutismus gegründet wurde, mit dem Ziel, diesem erneuerten, nach der Niederschlagung der Revolution, wie man glaubte, erneuerten Reich nun eine eigene Geschichtsauffassung und Geschichtsideologie zu schaffen, hat diese Aufgabe nicht erfüllt und auch gar nicht, schließlich nicht erfüllen wollen. Nach 1866 wird die Richtung bestimmt durch den evangelischen Thüringer Theodor von Sickel, der eine wertfreie Urkundenforschung, also rein positivistische Urkundenforschung, die reine Frage des Discrimen veri ac falsi in vetustis membranis, also die Unterscheidung der Wahrheit und Echtheit, begründet hat. Dieser Theodor Sickel, der ein aktiver, erstmal überzeugter Kleindeutscher, obwohl er österreichischer Beamter war, ein aktives Mitglied der kleinen evangelischen Gemeinde in Wien war, ist dann in Rom besonders beliebt geworden, besonders als Freund Leos des 13., weil er die Echtheit des Ottonianum, die Echtheit der Schenkung des Patrimonium Petri durch Otto den I. an den Heiligen Stuhl begründet hat, und da ist er, dieser evangelische Forscher, im Vatikan überaus beliebt gewesen. Auf seine Anregung geht ja die Gründung des Österreichischen Historischen Instituts in Rom im Jahre 1881, sogleich nach der Öffnung der Vatikanischen Archive, zurück. Österreich ist hier, hier war Österreich einmal die erste, auf Initiative allerdings dieses protestantischen Thüringers, aber Kaiser Franz Josef war sehr für diese Gedanken, der erste europäische Staat, der nach der Öffnung der Vatikanischen Archive ein Institut zur Erforschung der Vatikanischen Archive dort gegründet hat. Erst ab 1900 etwa ist die nun auf sehr soliden Urkundenforschungsgrundlagen aufbauende österreichische Geschichtsforschung zur Geschichtsschreibung übergegangen, etwa mit Oswald Redlich, Alfons Dopsch und ganz besonders eben dann mit Heinrich von Sirbig. Bei dieser Generation, bei der Generation Sirbigs, ist es entscheidend das Erlebnis des Ersten Weltkriegs, der Zerfall der Habsburger Monarchie, parallel und beeinflusst von der allgemeinen nationalistischen Tendenz in Europa und damit die Hinwendung zum völkischen Gedanken, allerdings ab von einem staatlichen Nationalismus, also die sich, wenn wir es in den Symbolen der Hymnen ausdrücken, von Heil dir im Siegeskranz einerseits und Gott erhalte Gott beschütze unseren Kaiser, unser Reich, andererseits zum Deutschlandlied mit der alten Heidenhymne, der österreichischen Kaiserhymne, der Melodie zum Deutschland, Deutschland über alles zugewandt hat, hier an die Stelle von Schwarz-Gelb und Schwarz-Weiß-Rot, jetzt das Schwarz-Rot-Gold von 1848 an die Spitze setzt. Es ist ja interessant, dass die österreichischen völkischen Kreise Schwarz-Rot-Gold bis zum Nationalsozialismus Schwarz-Rot-Gold gehabt haben, was dann zu Missverständnissen mit der deutschen Rechten öfters geführt hat. Es ist übrigens ein Österreicher, der Sohn eines 48ers aus der Paulskirche gewesen, Julio Moritz Hartmann, oder soll es gewesen sein, der Weimarer Nationalversammlung die Wiederaufnahme von Schwarz-Rot-Gold nahegelegt hat. Hartmann übrigens Sozialdemokrat und einer dieser deutsch-böhmischen jüdischer Herkunft, die ganz entschiedene und überzeugte und manchmal fast kämpferische Deutschnationale gewesen sind. Die letzten Nachwehen dieser Richtung hat man ja bei unserem Altbundeskanzler Kreisky etwa noch immer wieder feststellen können. Das Kriegserlebnis führt die deutschen Soldaten und auch die Österreicher dann in die deutschen Sprachinseln im Südosten, ins Banat, nach Siebenbürgen, in die Zips, zum ungarländischen Deutschtum. Und so hier entsteht nun eine von der augenblicklichen staatlichen Misere, die man so empfand, nun durch den Abstand von der vorherigen Größe, sowohl in der Weimarer Republik, diese Nüchternheit, nicht wahr? Der Sprung war ja auch zu groß vielleicht, um von breiten Massen verkraftet zu werden, von der schimmernden Wehr eines Wilhelm II., der von den Intellektuellen zwar kritisiert wurde, dann zu der Nüchternheit des Sattlergehilfen Friedrich Ebert. Nicht wahr? Das war ja dann für das deutsche Bürgertum zu viel. Und dasselbe ist anders eben auch in Österreich der Fall. Es ist die Gegnerschaft dann gegen Versailles und Saint-Germain, die Gegnerschaft gegen das Anschlussverbot und der starke Anschlusswille. Und der Träger dann dieser Tendenzen wird Heinrich von Sirwick, der 1920 von Graz nach Wien berufen wird, der 1925 sein großes zweibändiges Metternich-Werk veröffentlicht. Und der 1929, also zu einer Zeit, als in Österreich der Nationalsozialismus noch ganz klein und unbedeutend war, in einem in Salzburg gehaltenen Vortrag, programmatischen Vortrag, die gesamtdeutsche Geschichtsauffassung sozusagen vertrat. Dieser Vortrag ist 1930 im Druck erschienen in der deutschen Vierteljahrschrift für Literatur und Geistesgeschichte. Zur selben Zeit, also kurz nachdem er diesen Vortrag gehalten hat, ist er ja als Unterrichtsminister in das nur ein Jahr lang regierende Kabinett Schober eingetreten und dann durch eine christlich-soziale, das ist ja dieses Ministerium, ist ja durch eine christlich-soziale Intrige, durch das Zerbrechen der bürgerlichen Koalition ja dann gestürzt. Sirwick hat, wie gesagt, schon 1935 diesen Ruf nach Berlin bekommen, hat ihn abgelehnt. Er hat damals an seinem größten vierbändigen Werk Deutsche Einheit, Idee und Wirklichkeit vom Heiligen Römischen Reich, vom Heiligen Reich bis König Graetz verfasst, hat gerade daran gearbeitet, ist in Österreich geblieben, ist dann also als der Historiker des gesamtdeutschen Gedankens gefeiert worden und als solcher dann hat drei Vorträge, gerade in der Zeit der Spannungen noch in Berlin, drei Vorträge gehalten über Österreich in der deutschen Geschichte. Was ist nun diese gesamtdeutsche Geschichtsauffassung? Sie sucht, und das ist sehr bezeichnend für Sirwick, ein sowohl als auch. Sie will also die norddeutsch-protestantische Auffassung als einen wichtigen Teil der deutschen Geschichte, aber auch die süddeutsche und katholische, österreichische in ein großes Gebäude der Geschichtsbetrachtung und der Geschichtswertung einführen. Spöttisch hat einmal Otto Brunner auf der Rückfahrt vom Erfurter Historikertag zu mir gesagt, so lächelnd, obwohl er ein großer Verehrer Zürichs war, im Grunde ist Zürich der österreichische Beschwichtigungshofrat in der deutschen Geschichte. Das heißt, sowohl als auch, also Bismarck hat recht, aber seine Gegner, da darf man auch nicht vernachlässigen. Man darf, also beide haben etwas recht. Maria Theresia ist ihm natürlich menschlich näher gestanden als Friedrich der Große, aber auch Friedrich den Großen muss man anerkennen. Etwas Richtiges dran an dem, was Meinecke, der mit Zürich sehr gut war, aber dann in einem Brief an einen anderen Adressaten geschrieben hat. Natürlich ist es viel gerechter, viel als die alten Historiker, als ein Treusen oder ein Treitschke, aber eben auch, die waren eben doch viel kräftiger. Das heißt, es ist ihm sozusagen hier Schwächlichkeit vorgeworfen worden. Es war aber bei ihm wirklich das Bedürfnis, eine gesamtdeutsche Geschichtsauffassung zu entwickeln, die sowohl die Deutschen in Österreich wie die in Norddeutschland, die sowohl Katholiken wie Protestanten akzeptieren können. Er ist als Vertreter dieser Tendenz im Jahre 38 ohne sein Wissen von Reichsstatthalter, das heißt Ingwart, auf die Liste in den Reichstag gesetzt worden und ist dann Mitglied des Reichstags gewesen und geblieben, hat trotzdem sich schärfste Kritik eben an dem Assistenten Walter Franks, Gerhard Schröder oder, wie ich schon erwähnt habe, an Otto Westphal gehabt. Er hat in seiner Tätigkeit als Präsident der Akademie der Wissenschaften in Wien und der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München zu verhindern gesucht. Manches ist ihm geglückt, gerade etwa zum Beispiel die Freilassung von Jan Heusinger aus dem Konzentrationslager des Niederländers und andere Sachen. Er hat hier also dann nach 45, als er von der ganzen Entwicklung furchtbar getroffen war und in Österreich besonders stark angegriffen wurde, als ein Wegbereiter des Anschlusses, hat er sehr in dieser Situation gelitten, hat aber weiter gekämpft und hat ja noch sein großes Alterswerk, sein zweibändiges über die Geschichte der deutschen Historiographie unter dem Titel Geist und Geschichte vom die deutsche Geschichtsschreibung, also von der Reformation bis zur Gegenwart behandelt, worin er sich auch mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt hat. Neben Zürich gibt es eine andere Richtung, die ein Tiroler, das heißt ein Professor in Tirol vertreten hat, Harold Steinacker. Harold Steinacker, der seit 1909 Ordinarius in Innsbruck war. Sein Vater Edmund Steinacker, ein ungarndeutscher Politiker aus evangelischer Pastorenfamilie, war Angehöriger des Beraterkreises des Erzherzog Franz Ferdinand, des sogenannten Belvedere-Kreises. Steinacker war, wie er selbst mal sagte, ein gespaltenes Wesen in der Geschichtsreihung. Er hat über die Liber-Diurnus-Forschung, also früh Mittelalter, päpstliche Urkunden und so weiter gearbeitet. Andererseits eben ein sehr starkes politisches Interesse gehabt. Er war in jungen Jahren, das bezeichnend, ein Ratgeber dieses Justizrats Heinrich Glass, dieses Einhard für seine populäre deutsche Geschichte. Schon 1931 hat er formuliert vom Sinn einer gesamtdeutschen Geschichtsauffassung und es ist interessant, für ihn geht vor allem die Nation vor den Staat und er beruft sich dabei auch auf Mazzini. Nicht wahr? Die Nationen sind Schöpfungen, Gedanken Gottes, der Staat sind vorübergehende Entwicklungen. Es ist sehr bezeichnend, dass er das von Innsbruck aus, diese scharfe Ablehnung des Staates, des Vorrangs des Staates vertreten hat. Hier ist natürlich eine Stellungnahme gegen den italienischen Faschismus im Sinne auch des Interesses der Frage Südtirol und so weiter bei ihm sehr maßgeblich gewesen. Nicht wahr? Er fordert eine deutsche Volksgeschichte. Er lehnt also auch im Gegensatz etwa zu Meinecke und anderen den Begriff der Kulturnation und der Staatsnation ab. Der Gegenstand einer deutschen Volksgeschichte soll weder die Kulturnation, also nicht nur die Bildungsoberschichten, erst recht nicht die Staatsnation sein, sondern das Thema einer deutschen Geschichte soll eben das Volk sein. Es schreibt da einmal, ihr Held ist die natürliche Nation, zu der die unteren Schichten als tragender Grund und ewiger Kern vor allem gehören und ebenso alles deutsche Volkstum ohne Rücksicht darauf, ob es dem deutschen oder einem fremden Staat eingegliedert ist. Ja, hier lebt natürlich etwas von der altdeutschen Tradition fort, aber es ist diese Auffassung, die im Grunde ja auch die Auffassung der ersten Auflage von Otto Brunners Land und Herrschaft ist, das jetzt dank unserer Freunde des Ehepaars Sghiera auch in italienischer Sprache erschienen ist. Auch Otto Brunner hat damals in dieser Zeit den Gedanken vertreten, nicht die einzelnen Staaten sind das Entscheidende, sondern eine allgemeine, auch die Unterschichten umfassende Volksgeschichte. Und diese Auffassung hat dann natürlich sich auch weiter fortgesetzt und hat gelebt in mancher Hinsicht weiter in Auseinandersetzung und im Zusammenwirken auch mit den Einflüssen, die von Frankreich, von der Schule der Annae gekommen ist. So viel zu dieser volksdeutschen Geschichtsschreibung, die aber natürlich durch die Ereignisse von 1945, durch die deutsche Teilung, durch das immer stärkere Aufwachsen eines österreichischen Sonderbewusstseins und Staatsbewusstseins bis hin zu den Tendenzen einer österreichischen Nation natürlich den politischen Boden verloren hat und damit eigentlich heute auch nicht mehr aktuell ist. Aber immerhin, diese volksdeutsche Geschichtsauffassung, die von Steinacker und anderen, etwa dem Volkskundler Hellbock, und die gesamtdeutsche Geschichtsauffassung Sörbigs sind zeitweise vom Nationalsozialismus vereinnahmt, gebraucht worden. Es schien eine Zeit lang hier eine Möglichkeit zu geben, aber hier hat, um wieder auf Günter Franz zurückzukommen, doch recht, wenn er sagt, von Sörbig, das Reich in diesem, wenn man will, rückwärtsgewandten Sinn ging ihm vor Volk, Staat und Rasse. Das stimmt also nicht ganz, aber dann, Sörbigs Vereinnahmung durch den Nationalsozialismus war letzthin ein Irrtum oder richtiger, robust gesprochen, ein Propagandatrick. Das ist zweifellos richtig. Der Nationalsozialismus hat Sörbig benutzt als Auslageschild, nicht nur so wie er ja, wie der Faschismus ja eine Zeit lang, also Gentile und andere Aussetzer, als Sörbig darauf kam, wozu er hier missbraucht worden ist und was dahinter war, war seine Entrüstung sehr groß, aber da war es schon zu spät. Er stand dann in Kontakt auch mit den Männern vom 20. Juli, er hat dann eine Hausdurchsuchung erlebt und so weiter. Er ist sehr scharf angegriffen worden von den radikalen Nationalsozialisten, aber er war eben doch eine Zeit lang sozusagen als, besonders im Jahr 38, eine ganz kurze Zeit, als er als Symbol und der deutschen Einigung angesehen wurde. Ich habe schon zu lang geredet, aber danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben eine Pause. Könnte proprio di sì che ne hai bisogno. voi avete bisogno. Voi ne avete. Un quarto d'ora. Un quarto d'ora. Molto, molto bene. Molto, molto bene. Bist du wesentlich? Details, das ist im Wesentlichen weitgehend das von Franz. Die natürlich angewiesen war, einerseits auf so Leute wie Hans Edgar Günther und so weiter mit ihren Schädelmessungen, dem Nachweis der Richtigkeit der rassistischen Theorie, andererseits auf Geschichtswissenschaftler, Geschichtsschreiber, die scheinbar bestätigten, was an geopolitischen, rassenpolitischen, expansionspolitischen, schließlich weltpolitischen Gedanken im Nationalsozialismus enthalten war und die Legitimation des Großmacht- und Weltmachtanspruchs des Nationalsozialistischen Reiches erbringen sollte, und zwar eine wissenschaftliche, eben auch eine Pseudowissenschaft. Insofern ist die Ideologie des Nationalsozialismus vielleicht etwas im Unterschied zu der des Faschismus, eben doch immer auch mit dem dezidierten Anspruch auf, nicht wahr, eine rationale Begründung dieser expansionistischen, imperialistischen und unmenschlichen Politik. Das Unmenschliche der Politik dann vor allem in der Rassenpolitik, im rassistischen Ansatz, in den rassistischen Kriterien enthalten ist. Ich meine, da könnte jedenfalls, glaube ich, ein gewisser Unterschied liegen. Wenn man ein bisschen weiter gehen wollte, dann könnte man sagen, Sirbig ist vielleicht, betritt eher ein Konzept, das man ein bisschen in gewisser Weise mit dem Impero-Konzept des Faschismus vergleichen könnte. Da sind doch noch sichtbar Traditionslinien. Während der Unterschied zu Hitler ist, dass Hitler diese traditionellen Dinge nur noch opportunistisch, nur noch taktisch gelten lässt und im Grunde genommen über alle diese Begrenzungen hinwegzugehen bereit ist. Und dafür hat er dann Leute, dafür hat er allerdings dann nicht mehr Geschichtsschreiber. Und selbst der Rosenberg wird ja in den Hintergrund gestellt und ist ja sehr unglücklich über die deutsche Ostpolitik. Er glaubt ja, man kann da in Russland eine konstruktive Politik machen. Rosenberg wird absalviert, nicht wahr? Himmler ist der Mann der Stunde. Und Himmler ist, obwohl sein Vater ja Geschichtserzieher des bayerischen Kronprinzen war, nicht wahr? Himmler ist der politbiologische Hühnerzüchter, also entschuldigen Sie mal jetzt die Vereinfachung, aber er denkt nur noch in diesen Kategorien. Und da zeigen sich die Ambivalenzen des Nationalsozialismus. Und da zeigt sich dann aber letztlich die zentrale Rolle Hitlers, Mythos, Hitler-Mythos hin oder her, die Entscheidung trifft dann doch Hitler. Himmler meinst du? Hitler mit Himmler und ja, so weiter, nicht wahr? In Richtung auf den rassistischen Kurs und nicht in Richtung auf den gesamtdeutschen oder auch den völkischen oder den großimperialen Kurs. Und die vielen Täuschungen, Selbsttäuschungen, die hier vorhanden waren, werden souverän beiseite geschoben. Der Steinacker, VDA, Neubau Russland. Das ist was anderes, also Steinacker und Steinacher davon. Steinacher, sage ich jetzt. Ja, Steinacher. Ja. Also alle diese Träume von Geschichtsschreibern, Geschichtswissenschaftlern, Geschichtsaktualisierung über eine vernünftige Lösung des deutschen Problems, des gesamtdeutschen Problems, werden dann ja im Laufe des Krieges, spätestens seit 1941, aber im Grunde ja schon seit 1939, wenn wir an die Polenpolitik denken, nicht klar, souverän vom Tisch gewischt und machen der Realität des Nationalsozialismus Platz. Jetzt darf ich vielleicht vorschlagen, dass wir auch wieder einige Wortmeldungen sammeln, wie gestern, vielleicht nicht so viele. Ich muss zugeben, ich war etwas unglücklich gestern, dass ich dann so in den letzten 10 Minuten noch 10 Wortmeldungen beantworten sollte, was nicht möglich ist. Ich glaube, Manfred ist froh, wenn er, sagen wir mal, auf 2 oder 3, sagen wir immer 2 oder 3 Wortmeldungen machen, dann eine Antwort. Professor Gentile. Brevissime osservazioni. Prima di tutto sono convinto che il modo in cui il professor Bandi ha affrontato il problema delle radici culturali e dello sviluppo che queste radici culturali hanno avuto per l'ideologia nazionalsocialista siano degli elementi che chiariscono le differenze di fondo tra ideologia e mentalità fascista, ideologia e mentalità nazionalsocialista. Non escludo le possibili somiglianze, però a questo punto se procediamo con le somiglianze arriviamo, come qualcuno è arrivato, ad affermare che l'ideologia fascista è essenzialmente razzista, quindi il fascismo italiano non ha avuto un'ideologia fascista. Sono delle assurdità concettuali alle quali si arriva molto facilmente quando la mania comparativa porta poi ad estrarre degli elementi, ad assolutizzarli e a far scomparire il fascismo italiano. E parlando di fascismo, parlo del fascismo italiano. L'elemento fondamentale, credo, è quello che lei ha sottolineato, so ben capito più il tedesco, ma soprattutto nella sintesi italiana, è il pessimismo. E il pessimismo. Ora, io credo che nella mentalità, nell'ideologia del fascismo italiano, almeno fino alla Repubblica Sociale Italiana, che è un problema anche ideologicamente un po' diverso, nel fascismo italiano noi abbiamo fondamentalmente un atteggiamento ottimistico di fronte alla realtà. Non è l'ottimismo razionalista, cioè la realtà ha una sua razionalità, se noi conosciamo questa razionalità e procediamo in questa razionalità, come dicevano i liberali, come diceva il marxismo, noi cambiamo nel senso della storia. La storia non ha una sua razionalità, però è un campo di battaglia aperto. Non ci sono binari scontati come la razza. Le nazioni non sono un fatto determinato. C'è la possibilità per le minoranze che hanno volontà di potenza, questo concetto credo sia fondamentale nel fascismo italiano, di cambiare la realtà. Non c'è la nazione come un dato, per esempio. Non ce l'ha. La nazione come una realtà che esiste. La prima cosa che dice Gentile contro i nazionalisti è, Giovanni Gentile, è la nazione non esiste, non è un dato naturale, la nazione la fa lo Stato, la nazione è un fatto di volontà. Certamente è un ottimismo umano, cioè un ottimismo che nega l'inevitabilità del progresso, però è comunque un ottimismo che crede nella vitalità. Cioè se si combatte si creano nuove situazioni e si può procedere in avanti in questa direzione. Ed ecco perché poi credo che l'insuccesso nel campo fascista ha un'importanza fondamentale, ma non determinante come nel caso nazista, perché si è sbagliato oggi, ma se abbiamo energia e volontà possiamo recuperare domani. In un certo senso, semplificando, per il nazismo, se ho capito bene, la storia è chiusa, cioè ci sarà sempre lotta di razze e, come lei diceva, anche addirittura un logoramento delle razze. Per il fascismo la storia è aperta, per chi sa volere, chi sa organizzare questa aperta da parte dei giorni di oggi, c'è sempre la possibilità di occupare un posto nella storia e non è necessario essere fascisti italiani, si può essere al limite, è un paradosso, anche fascisti neri, se neri sanno diventare fascisti, quindi non c'è l'ostacolo nazista, l'ostacolo razziale. Un punto sul quale non sono d'accordo, perché mi lascia sempre molto perplesso il problema dei risultati, della comparazione, delle analogie, è mussolinismo, hitlerismo, come chiave dell'ideologia fascista e nazista, e come un altro elemento di somiglianza. Ora, indubbiamente analogie ci sono, ma sono le stesse analogie che poi noi ritroviamo quando si pone Mussolini, Hitler, Stalin, Mao e così via. Il nostro secolo è pieno di capi carismatici e capi carismatici di partiti unici. Possiamo lavorare per elaborare un concetto del capo carismatico in un partito unico ed in un regime a partito unico. Però restiamo all'esteriorità, perché se andiamo a vedere nel caso specifico del fascismo e del nazismo, io credo che, se ho ben capito il concetto del Führer del nazismo, il rapporto è profondamente diverso. Rapporto Duce italiani, Duce popolo e Führer popolo, credo che sia molto diverso. Da una parte c'è, nel caso italiano, un Duce che è l'uomo che sta creando una sua nuova situazione storica, e ci sono gli italiani che sono una materia con la quale creare questa nuova situazione storica. Dall'altra parte mi pare, se ho ben capito, che il Führer è un concetto, un capo complementare al popolo. Non può essere dissociato, non è in antagonismo con la razza, è come il popolo. L'elemento complementare è movimento, Führer, il popolo. In Italia il Führer in qualche modo non è nemmeno, è un ruolo, non è una personalità. Non è Hitler. Ci può essere dopo Hitler un altro Führer. In Germania. In Italia non c'è teorico fascista, per quanto sia patito del mito di Mussolini, che dica il duce è un titolo trasmissibile, il duce è una funzione. Un momento, lasciami finire. Il duce, si parla del capo del governo come funzione da trasmettere nel sistema fascista, ma il duce, e questo accade anche quando viene fondata la Camera dei Fasci delle Corporazioni e delle Discussioni, il duce è una qualifica personale che è identificata con Mussolini. Chi verrà dopo di lui dovrà rassegnarsi a non avere questa qualifica, perché non si può trasferire la caratteristica del duce, perché il duce è colui il quale fonda una nuova situazione storica. Una volta che l'ha fondata e ha creato lo Stato fascista, ha creato questo sistema politico, il capo del governo può essere, come diceva Bottai, anche il re. Questa qualifica noi dobbiamo chiamare il duce. Chi sostituirà il duce? Ma perché era impossibile sostituire una personalità carismatica, non una funzione carismatica. Ultima osservazione, non vorrei occupare tempo. Io non credo a questa possibilità di ridurre, mi rendo conto dei motivi per cui lei lo afferma, però siccome si sta generalizzando nuovamente il concetto il fascismo e il mussolinismo, anche in Italia qualcuno lo sostiene, secondo me poi torniamo alla teoria di Carlyle, che i grandi uomini, buoni o cattivi, riassumono le situazioni storiche, i movimenti politici, oppure dobbiamo cercare di capire meglio quali sono i legami tra il capo e il movimento e il partito, perché sono, secondo me, il mussolinismo, l'hitlerismo, intanto esistono in quanto esiste il movimento fascista, il movimento nazista, il movimento comunista e così via. Separare e riassorbire, secondo me, significa troncare una realtà nuova, quella di cui si parlava ieri, totalitarismo che cos'è. Se, diciamo, questi fenomeni sono riducibili al mussolinismo, all'hitlerismo, allo stalinismo, secondo me noi mutiliamo una realtà che va capita nelle relazioni che possono essere a volte di conflitto tra il movimento e il capo. A volte, come nel caso stalinista, Stalin, Mussolini, Hitler, abbiamo molto spesso invece la sovrapposizione del capo a questa situazione storica, che è il movimento, che è lo Stato, che è la razza. Però non è mai, secondo me, accettabile la riduzione, perché altrimenti c'è sempre una mutilazione di un aspetto importante, non secondario. Può apparire secondario durante questi conflitti continui tra il capo e la realtà che mi sta di fronte, ma secondo me, guardando solo a uno, riducendolo a tutta, si perde la comprensione di un altro aspetto. Vielen Dank. Ich habe jetzt folgende Wortmeldungen. Herr Petersen, Herr Hinz, Herr Evers, Herr Pombeni und Herr Corning. Ich weiß nicht, wollen wir die jetzt alle zunächst abwickeln? Ja? Und ich bitte dann um andere Wortmeldungen für die zweite Runde dann. Ja? Ja. Dann darf ich Herrn Petersen bitten. Ich auch für die zweite Runde. Ja, vielleicht eine Anmerkung zu dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Pessimismus als Unterscheidungsmaß. Il pessimismo come momento di differenziazione tra i due sistemi dei quali parliamo adesso è la tesi che ha proposto già De Felice diverse volte e lei ha ottimamente presentato anche le posizioni di De Felice, penso, gran parte. Non pensavo a De Felice, pensavo a me, pensavo a quello che pensavano i fascisti, fin dal 22-23. Pessimismo. De Felice ha fatto la differenziazione tra nazionalsocialismo come movimento retrogrado progettato verso una lontana antichità sua, Völkisch, la storia dei germani, invece il fascismo come movimento progettato verso il futuro, da una parte il totalitarismo di destra, dall'altra parte il totalitarismo di sinistra. No. Ci sono troppe aggiunte a quello che io ho detto. Sì. No, io volevo soltanto dire anche quel pessimismo che c'è nella abbiamo parlato ieri per esempio di Spengler, che c'è nella tradizione conservatrice anche aristocratica della Deutsche della dolce contro-invasiva rivoluzione degli alimenti, in gran parte non viene accettato poi dal sistema nazionale socialista. Non dimentichiamo che Spengler, per esempio, viene messo fuori a causa di questo pessimismo culturale che lui presenta. Non dimentichiamo per esempio quel punto del quale abbiamo parlato, poi viene messo accanto al sistema a causa della sua teoria che la mescolanza delle razze poi quasi obbligatamente conduce al deterioramento della razza germanica. Quindi c'è il fatto che buona parte di questo pessimismo culturale poi viene messo a parte nel sistema nazionale socialista. Ma non volevo parlare su questo, ich fahre jetzt auf Deutsch fort, weil das dann doch für mich doch etwas einfacher ist. Ich wollte nur sagen, etwas zu dem, was Sie gesagt haben, Herr Wandruschka, zu der gesamtdeutschen Geschichtsauffassung. Diese Harmonisierung von groß- und kleindeutscher Tradition, das führt ja weit zurück in die deutsche Geschichte und Sie wissen das viel besser als ich, auf die Jahre 1848, 49, auf 1866. Das Jahr 1938 schien ja die große Krönung, die große Vollendung sozusagen des langen Konfliktes zu sein, der in der deutschen Geschichte angelegt war und damit eine Möglichkeit zu bieten, nun diese verschiedenen Traditionen, die sich erst 1848, 49 im Versuch der Pauluskirche, ja eine friedliche Lösung zu finden schien, dann unter dem Konflikt der beiden Großmächte Preußen und Österreich dann auseinanderbrach und dann von Bismarck gewaltsam gelöst wurden, dass man nun sozusagen retrospektiv diesen ganzen Konflikt nun auf einer überwältigenden gemeinsamen Basis nun doch noch lösen könnte. Koloman hat schon 1938 in der Zeitschrift Maß und Wert diese Hoffnung, diese Illusion scharfsinnig und sehr klar an den Schöpfer von Marx und von Mayer kritisiert, mit Überlegungen, die mir also heute noch voll tragfähig zu sein scheinen. Nun steckt hinter dieser gesamtdeutschen Auffassung ein Reichsbewusstsein, und ich komme jetzt auf unsere Tagung hier, nämlich auf die Frage Italien zurück. In diesem Reichsbewusstsein und in diesen Arbeiten, die heute Morgen genannt worden sind, von Westphalen, von Steding, etwa auch Ganser könnte man genannt sein. Da steckt ja ein Hegemonialbewusstsein drin. Ganser, per esempio, hat auch im Rahmen des Reichsinstituts für Neue Geschichte ein Werk geschrieben über das Reich in seiner europäischen Ordnungsfunktion. Da steckt ein Hegemonialbewusstsein dahinter, das nun für die übrigen europäischen Staaten und Völker völlig inakzeptabel war. Ich weiß zum Beispiel, ich nehme das jetzt etwas vorweg aus dem Thema, was ich morgen behandeln werde. Dieses Werk von Ganser ist vorgeschlagen worden von dem Goebbelschen Propagandaministerium für eine italienische Übersetzung. Und Werner von der Schulenburg, der literarische Berater der deutschen Botschaft in Rom war, hat gesagt, das ist für die Italiener völlig inakzeptabel. Erstmal ist das Journalismus. Und zum Zweiten ist die These, die dahinter steckt, nämlich, dass in Zukunft die politische und kulturelle Ordnung Europas von Deutschland ausgehen würde, das ist für die Italiener völlig inakzeptabel. Und er hatte völlig recht damit. Es gibt ja spätestens von 1938 ab in allen kulturellen Manifestationen, die damals zwischen Deutschland und Italien stattfinden, von den großen Zusammenkünften, etwa der Brücke Florenz-Weimar 1938 bis hin zu den Weimarer Dichtertagungen, gibt es eine ganze Reihe von sozusagen internen Kämpfen um Latinità e Germanesimo, um die Frage, wie sollte dieses neue Europa konstruiert sein? Und die Italiener haben mit äußerster Schärfe und auch mit Erfolg zum Teil diesen deutschen Hegemonialanspruch zurückgewiesen. Etwa die Zeitschrift von Bortai, die Anfang 1940 erschien, Il Primato, ist ganz diesem Thema gewidmet, dass ein deutscher hegemonialer Führungsanspruch, wie er sich etwa aus dem Reichsdenken oder aus dem Rassendenken herleiten konnte, dass der auch für die Mithegemonialmacht in Europa, das die Italien sich damals verstand, völlig inakzeptabel war. Und wir sehen hier, dass dieser Reichs- und noch viel weniger der Rassengedanke, und das ist von italienischer Seite immer wieder gesagt worden, dass der überhaupt keine universale Missions- und missionarische Kraft besaß, keine Werbekraft besaß und keine politische und kulturelle Anziehungskraft auf die übrigen europäischen Völker und Staaten ausüben konnte, wenn man einmal absieht von bestimmten, später von der SS organisierten radikalen Jugendgruppen, die sozusagen in einem Loyalitätstransfer jetzt ihre nationale Identität in einer Nation Europa sehen wollten, die es dann in den verschiedenen SS-Formationen der flämischen und der dänischen und der italienischen SS-Formationen dann Realität wurde, sozusagen im Loyalitätstransfer, der ja heute noch im europäischen Rechtsradikalismus weiterlebt, als Nation Europa. Aber es gibt da eine Zeitschrift, aber das sind nur marginale Randgruppen gewesen, die nicht repräsentativ waren, etwa für die italienische oder für die skandinavische Szene. Also mir scheint, dass man hier diesen Konflikt zwischen zwei Hegemonialkonzeptionen sehen soll. Mussolini selber hat ja an verschiedenen Stellen gesagt, das sind diese Deutschen eigentlich doch für Elefanten, das sind das für Elefanten im Porzellanladen. Die sollen den Krieg militärisch gewinnen, aber die politisch, geistig, kulturelle Führung des neuen Europas, dafür sind wir viel besser geeignet. Das können wir viel besser machen. Also ich glaube, man muss auch diese Dinge hinter diesem gesamtdeutschen Geschichtskonzept schon in seiner mildesten Variante, nämlich der Söhrwigschen gesamtdeutschen Konzeption, das Reich als europäische Ordnungsmacht, das Reich als Führer einer neuen Ordnung in Südosteuropa, auch in dieser Version war es nicht mal für die Italiener akzeptabel, geschweige denn für irgendeine der übrigen europäischen Nationen. Vielen Dank. Herr Hinzmann. Io parlo in italiano perché mi rivolgo contemporaneamente al professor Gentile e volevo un po' continuare il discorso sul pessimismo. Io però non userei la parola pessimismo che mi sembra troppo vaga, ma parlerei invece di una differenza tra il nazismo e il fascismo in termini di uno spiccato culto del sacrificio nel caso tedesco. E mi pareva molto giusto che il professor Brache ha parlato di Hitler come intellettuale tra virgolette, e intellettuale si deve anche concepire in questo caso, mi sembra, come artista fallito, in quel caso principalmente come architetto. E se noi andiamo a vedere cosa voleva costruire Hitler veramente, che lui ha disegnato nella prigione di Landsberg, già, e voleva poi eseguire più di 20 anni fa, vediamo che questi sono monumenti tombali, semplicemente. Cioè, per dare un esempio proprio grossolano, la frontiera est del Nuovo Reich doveva essere fornito di Totenburgen, di Castelli dei Morti, che sono esattamente la coppia dei Xenotaph che ha costruito Boulet, o voleva costruire Boulet durante la Rivoluzione francese. Cioè sono monumenti. Se guardiamo i candelabri che Speer ha eretto a Berlino alla odierna Staatsbesetzung Juni, questi hanno il modello candelabri tombali. Allora si vede, e poi tutta la liturgia dei sacrifici, dei martiri, del movimento, eccetera, eccetera. Questo, per quanto conosco io, la situazione culturale in Italia durante il fascismo non esisteva in questa forma, come proprio tentativo di aumentare il numero dei sacrifici. Questo allo stesso tempo mi sembra però un argomento contro ciò che lei riteneva, che la posizione del Führer sia una posizione funzionale. Perché quando leggiamo le memorie di Speer, e lascio ora a parte per quanto siano affidabili o no, tutto questo dibattito, vediamo che Hitler voleva costruire questi edifici record in termini di grandezza, perché per appunto aveva paura che un suo successore non fosse in grado di mantenere il suo potere. E questi edifici per appunto dovevano incarnare Canetti parla giustamente di cristalli, devo dire, di Canetti, lo scrittore austriaco Elias Canetti, sì. Parla in un saggio su Hitler, Hitler nach Speer, yeah. E un saggio di Elias Canetti del 66, sì. Mi pare parla giustamente a proposito di questi giudici come cristalli del potere. Kristalli? Kristalli der Potere, die dovevano... Wie hat er das auf Deutsch, wie heißt das auf Deutsch? Machtkristall. Machtkristall. Che dovevano conservare il potere di Hitler, anche dopo la sua cristallizzazione del potere della morte. E allora c'è la funzionalità di questa posizione, mi sembra un po'... Comunque mi sembra essenziale aggiungere questo aspetto proprio di microfilia, nella visione della storia in Hitler. Cioè non è semplicemente così, cioè va bene, i nazisti hanno messo da parte Spengler e il suo pessimismo, però il pensiero di fondo mi sembra lo stesso, cioè non è così che loro fanno la diagnosi di un tramonto dell'Occidente e poi si propongono come rimedio, ma fanno tutte e due le cose simultaneamente. Grazie. Herr Evers, bitte. Noch einen ganz anderen Aspekt in Ansprechung, der die Folgeerscheinungen etwas im Blick nimmt. Und zwar eine Folgeerscheinung, die mit der Bundesrepublik zu tun hat, das, was man als Krise des Geschichtsbewusstseins bezeichnet. Zurückgehend jetzt auf Ihre Ausführungen, Sie haben sich meiner Ansicht nach sehr stark gestützt auf die Auseinandersetzungen, Einflüsse zwischen den Vertretern der nationalsozialistischen Geschichtsauffassung und Vertretern der Wissenschaft. Die Frage ist jetzt, wie weit hat sich diese Auseinandersetzung und auch wie weit haben sich Elemente der nationalsozialistischen Geschichtsauffassung übertragen lassen in die Öffentlichkeit, in die Gesellschaft, in die Bevölkerung hinein. Und zwar übertragen in dem Sinne, dass sie auch akzeptiert oder inhaltlich aufgenommen worden sind. Und wie weit hat man sich also praktisch über diese Unterstützung in der Bevölkerung mit den Mitteln der Geschichtsauffassung eine Steigerung der Unterstützung der allgemeinen Politik gesichert? Und wie weit ist dann mit dem Zusammenbruch 1945 ist auch zu einem Zusammenbruch des allgemeinen Geschichtsbewusstseins gekommen, also auch innerhalb der Bevölkerung des allgemeinen Geschichtsbewusstseins, sodass man praktisch diese Krise, die sicherlich heute da ist, auch oder vielleicht vor allen Dingen als eine Folge des Zusammenbruchs dann sehen muss. Die andere Sache wäre ja die, wenn ich es abschneide und sage, das ist alles praktisch oberhalb der Köpfe der Bevölkerung abgelaufen, ist eine mehr akademische Diskussion gewesen, dann würde man vielleicht diese Krise heute mehr in den Fragen der heutigen Politik ab 45 oder ab 49 sehen und entsprechend dann also mehr bei der rein nationalen Frage, die wir heute haben, sehen. So können wir es aber weiter da hineingehen, weil ich ja noch was zu sagen. 1945 als Widerlegung sozusagen, in dem Sinne, wie ich das gestern sagte. Herr Pompini. Volevo solo dire che materialmente io ho trovato varie posizioni dove si sostiene che la posizione non sia trasferibile. Io ne parlerò sì. Domani. Vi prego di parlare di questo domani, perché domani, oggi e domani avete la possibilità, perché qui non c'entra, sì, tutto c'entra, perché tutto è collegato con tutto quello che abbiamo qui, ma però io credo che veramente questo suo interessantissimo intervento risponderò solo sul pessimismo. ma tutto quello che la posizione del Führer, della posizione del Duce, eccetera, credo che lo rimandiamo ai vostri due, alle vostre due conferenze. Ma io voglio parlare di un'altra cosa, in realtà. Cioè, sì. Secondo me, cioè, la relazione con il Manduca ha puntualizzato un ulteriore elemento che a me sembra importante all'interno di questo tentativo unico di comparazione che si può fare, che è quello di astrarre una serie di elementi che valgano come strumenti di misura, no? Cioè, questo problema della storiografia come momento di incubazione politica della legittimazione, che è un momento importante, è un momento che ci rimanda, che secondo me va interpretato diversamente dal problema della ideologia propaganda, diciamo così, che è un momento riduttivo rispetto a queste cose. Questo è uno degli altri, come posso dire, degli altri canoni generali della costruzione del potere, che si costruisce in Occidente sempre come un problema di potere religioso, e la base del potere religioso è la storia sacra, in ambienti post-cristiani, di fatto. Cioè, ciò che giustifica il potere è il dominio sulla propria storia. Quindi questo ritorno alla storiografia e sarebbe interessante vedere, certo, io credo che qui esista una grossa differenza con il fascismo italiano, cioè dove la storiografia italiana questo tipo di operazione non l'ha potuto fare in termini così radicali, forse ha fatto in termini molto minori, e sarebbe interessante vedere perché. Io qui avanzo uno dei problemi che non risolve tutto, che è il problema del fatto che in Italia, non essendoci conflitto religioso e quindi essendoci un monopolio culturale di una sola confessione, la possibilità della manipolazione del concetto religioso era molto minore che in paesi dove la abitudine al conflitto confessionale apriva possibilità di discussioni sui termini religiosi molto più ampi, senza che ciò potesse tramutarsi in un conflitto politico Stato-Chiesa. In Italia la manipolazione del concetto religioso da parte di un potere politico avrebbe significato immediatamente la riapertura di un conflitto Stato-Chiesa, e la riapertura di un conflitto politico Stato-Chiesa avrebbe significato l'intaccare uno dei pilastri su cui il fascismo aveva in qualche modo costruito la sua legittimazione, cioè il concordato del 29. Non si dimentica che la stessa questione razziale è andata in questa direzione. Cioè, quando Mussolini, probabilmente per un colpo di matto, io sono tra quelli che sono convinti che sia difficile trovare una radice razzistica nel pensiero fascista, ma insomma, quando in qualche modo, per un motivo che per adesso lasciamo da parte, tentò questo, immediatamente andò in questa direzione che non è pensabile in paesi. Quindi questo problema della storiografia come uno dei momenti della costruzione del potere, così come quell'altra frase che è stata citata di passaggio, ma che secondo me è importante, se il Führer l'avesse saputo, no? Che c'è anche in Italia, se Mussolini l'avesse saputo, non è che sia interessante la frase in sé, è interessante la riproposizione del concetto, cioè del concetto della irresponsabilità del potere, cioè il vero potere sovrano è un potere irresponsabile, perché nel momento in cui diventa responsabile diventa criticabile. Cioè, voglio dire, qui ci sono in questa sala persone molto più esperte di me in questo discorso che potrebbero portare anche argomenti. E questo è uno dei momenti di crisi del modello politico dei fascismi, dei totalitarismi, come volete, insomma, di questa categoria. Cioè che mentre propone l'unificazione del potere sovrano con il potere di governo, mi permetto di usare questi termini un po' rozzi, è costretto poi a livello religioso a tornare a rescindere di queste, perché se non si va nella fuga del se Hitler l'avesse saputo, Hitler non lo sa, Mussolini non lo sapeva, eccetera eccetera, il potere ritorna criticabile, questa forma di potere totale non è più proponibile. E la storiografia secondo me in questo ha una grossa funzione, perché è uno delle costanti interpretative della storia politica occidentale. Ja, ich glaube, jetzt müssen wir... Ich wollte nur sagen, also ich meine, wenn Hitler gesagt hat, das Buch von Rosenberg ist nur eine Privatarbeit und sich damit davon distanziert hat, jedenfalls in gewisser Weise, dann muss man in der Tat fragen, wenn schon das Buch von Rosenberg nur eine Privatarbeit ist, wie verbindlich, ja, wie stringent ist dann das, was als nationalsozialistische Geschichtsauffassung hier verkauft werden soll? Ist nicht dieser Kampf aller gegen alle, wie ihn Heiber geschildert hat, eher charakteristisch als der Versuch, erfolgreich oder nicht erfolgreich, das ist auch eine Antwort auf Ihre Frage, welchen Einfluss hat die Sache gehabt, nicht wahr, Herr Evers, konnte dann das überhaupt sein, wenn sich Hitler im entscheidenden Augenblick dann zurückzog, was ja typisch für ihn war, nicht wahr, auch in anderer Hinsicht, einmal weiß der Führer alles und dann da weiß er nichts, ja, je nachdem, das ist natürlich sehr charakteristisch. Ich darf jetzt Herrn Mandruscher das Wort geben und dann kommt anschließend Herr Kommi ja. Und Herr Valjean. Ja, also ich möchte zunächst einmal habe schon gesagt, dass ich diese Frage von der Funktion des Führers und des Tutsches, den Diskussionen nach den Referaten Gentile und von Bene überlassen möchte. Ich muss aber zunächst doch noch etwas sagen, zu dem, was du gesagt hast, Bracher, am Anfang, über das Problem der Inkubation und überhaupt die Rolle der Geschichtsauffassung für die Ausbildung des Nationalsozialismus. Ich glaube, ich bin da etwas missverstanden worden. Ich möchte doch betonen, dass die Basis, die eben diese popularisierte, dieser vulgarisierte Darwinismus ist und die vulgarisierte kleindeutsche Geschichtsauffassung. Das möchte ich mit aller Energie jetzt gegen meiner Meinung nach Verfälschungen und in Angriffen von Vertretern im Grunde genommen der alten kleindeutschen Geschichtsauffassung, die sich jetzt betonen, die sich jetzt sozusagen als die Unschuldigen darstellen, als du nicht. Nein, ich meine jetzt nicht dich, ich denke an ganz andere. Ich bin kein Kleindeutscher, ich bin ein Süddeutscher. Ja eben, sowieso. Nein, aber gewisse Vertreter der kleindeutsch-preußischen Geschichtsauffassung tun jetzt so, als ob die Verführung vom Reichsgedanken, vom Großdeutschen, von einem Wiederaufstehen des Großdeutschen gekommen sei und sie selbst seien eben sozusagen Vertreter der Meinecke-Schule und so weiter, seien die Unverführbaren gewesen. Hitler konnte nur in Deutschland groß werden. Ja, nicht sicher. Korrektur meiner eigenen. Ja, sicher. Aber dagegen möchte ich ja nun sagen, die hitlerische primitive Geschichtsideologie, die eben die der Schulen im Reich und in Österreich war, ist ja eine popularisierte kleindeutsche Geschichtsauffassung, die dann keine Kenntnis genommen hat von der Selbstkorrektur, die Paul Lehmann und so weiter, die ja die kleindeutsche alte Geschichtsschreibung oder bis hin zu Meinecke eben vorgenommen hat. Also das möchte ich betonen, es ist hier eigentlich eine popularisierte, vulgarisierte, primitivisierte kleindeutsche Geschichtsauffassung gewesen, die die gemeinsame Basis dargestellt hat. Das dann auf der anderen Seite in der Reichsidee, in ihrer vagen Bedeutung, die sie dann von vielen Seiten gefunden hat, bis zu Ganzer und so weiter, dann ein neues imperialistisches Element hineingekommen ist, das man dann verwendet hat, um das große Kriegsreich Adolf Hitlers zu rechtfertigen, das ist eine andere Tragödie, die hier hineinkommt. Aber zweifellos bei Sirwig selbst ist keineswegs das Bedürfnis vorhanden, nun diese ganzen Völker der deutschen Führung unterzuordnen. Es ist ein gefährliches Element darinnen, dass man gesagt hat, ja, im Mittelalter haben die Deutschen vor allem in Ostmitteleuropa eine führende Stellung als Ordnungsmacht. Dieses Wort von der Ordnungsmacht ist gefährlich. Hitler, germanisches Reich, deutscher Nation. Ja. Das ist also gefährlich gewesen, ist aber auch wieder eine Verkennung, etwas, was die gesamtdeutsche Geschichtsauffassung durchaus nicht vertreten hat. Jetzt möchte ich aber zum Pessimismus kommen, weil den sowohl der Kollege Gentile wie Herr Hinz gesagt hat. Ich habe ja selbst gerade gestern schon und heute betont, dass es hier bei Hitler einen solchen Pessimismus gibt, der eine Wurzel hat in dem Pessimismus der österreichischen Deutschen. Das ist zweifellos so. Und man könnte ja, wenn man wollte, sagen, natürlich, die Italiener haben gesungen Giovinezza, Giovinezza, Primavera di Bellezza, und die Deutschen haben gesungen das Horst Wessel-Lied des Marschieren, Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen, marschieren im Geist in unseren Reihen mit. Dass hier etwas Düsteres, Tragisches, Götterdämmerungshaftes und so weiter, Todesliebe, Todesmythos ist, da kommt also auch wieder manches von Richard Wagner her, das ist sicher der Fall. Trotzdem darf man ja nicht vergessen, dass es auch im Nationalsozialismus, denn so wie im Faschismus, den Optimismus der Zukunft, wir sind, wir bringen das neue Reich, wir bringen eine neue Ordnung, eine bessere Welt, Kraft durch Freude und so weiter. Also ich möchte warnen davor, das ist ja bei all diesen Dingen eine allzu einfache Formel zu verwenden, sozusagen Nationalsozialismus ist alles Pessimismus und Faschismus ist alles Optimismus gewesen. Ich glaube, wir, die wir diese Zeit erlebt haben, wissen, dass das im einen und im anderen die weiß gekleideten, tanzenden Mädchen bei großen Organisationen genau war. Man letzte, interessanterweise die Deutschen nicht, aber die Italiener. Götterdämmerungsuntergang des Dritten Reiches, davon darf man sich doch nicht zu sehr beeinflussen lassen. Es ist interessant, bei Diskussionen zwischen Italienern und Deutschen war es immer so in den letzten Jahrzehnten, dass die Deutschen sagten, ja, der Mussolini war doch viel menschlicher, war doch viel humaner, er war viel weiter, er war in künstlerischen Dingen, in religiösen Dingen, in der Behandlung mancher Gegner, war er viel konzilianter, viel menschlicher, der Hitler war doch ein furchtbarer Tyrann. Und dass die Italiener dann sagten, ja, der Hitler, der ist gestorben wie in der Götterdämmerung und unser Mussolini hat sich armselig abschießen lassen wie ein Hase und so weiter. Das heißt, die Faszination dieses Tragischen ist komischerweise oder begreiflicherweise, denn die diesen Untergang aus der Nähe erlebt haben, haben da gar nichts Heroisches mehr darin sehen wollten. So viel zu diesem Problem. Ich möchte dagegen, ich möchte warnen, dass, obwohl ich selbst hereingebracht habe, dass wir diesen Gegensatz Pessimismus, Optimismus allzu sehr auf den Unterschied, der Gegensatz Nationalsozialismus und Faschismus bringen. Es gibt einen Fortschrittsmythos des Nationalsozialismus, es gibt einen Fortschrittsmythos des Faschismus. Man könnte, wenn man sich mit solchen Dingen, wie Sie hier gesagt haben, mit den Kandelabern und so fort, dann könnte man natürlich dann auch sagen, ja, und der Faschismus mit seinem Orbace, nicht wahr, die haben mit dem Totenkopf, den die SS gehabt hat, der ist schon früher von den Arditi getragen worden und man hat also heute, neulich einmal habe ich gelesen bei meinem Freund Cesare Marchi in Giornale, dass angeblich das Schwarzhemd Mussolinis nur deswegen kam, weil nach Caporetto irgendein kluger, ich habe den Namen vergessen, Textilkaufmann große Mengen für die Vedove, die Caporetto von schwarzem Stoff gekauft hat, die Mussolini dann billig übernommen hat für seine Schwarzhemden. Also ich weiß nicht, ob es stimmt. Gli amici italiani forse ce lo possono chiarire, se è vero che questa camicia nera sia venuto soltanto perché un grande industriale o commerciante di tessili dopo Caporetto abbia fatto la speculazione di grande quantità di stoffa nera per le vedove di Caporetto, eccetera, e invece li sono rimasti e lui li ha a buon mercato venduto a Mussolini, e che la camicia nera sia un prodotto di questo. No. Also hier müssen wir, glaube ich, ein bisschen überhaupt vorsichtig sein. Es ist etwas sicher darin, bei dem deutschen Nationalsozialismus, der ja doch so stark von dem Hause Wahnfried, von Richard Wagner, von Götterdämmerung und so weiter, hat es diese Todessehnsucht, die ist im Deutschen vielleicht, wenn Sie wollen, etwas stärker, aber da muss man sehr, sehr vorsichtig sein und nicht generalisieren. Was Herr Evers gesagt hat, das ist, glaube ich, besonders wichtig und bedeutsam. Ich, der ich ja diese Zeit miterlebt habe und vor allem auch an diesen Dingen als Schüler von Sörbig, an den ganzen Auseinandersetzungen auch im Reichsinstitut bei Walter Frank, die etwas sehr einseitig von Herrn Haiber geschildert worden sind, doch sagen, dass ich glaube, dass diese Gegensätze in der breiten Masse gar nicht zur Kenntnis genommen worden sind. Es war ein Streit im Grunde zwischen Intellektuellen. Es hat eine gewisse Rolle gespielt. Es ist diese popularisierte kleindeutsch-preußische, schönerianische Ideologie in den Kreisen, die sie schon vorher gehabt haben, mit dem Nationalsozialismus verbunden worden und ist dann nach dem Ende des Nationalsozialismus hat sie wieder weitergelebt. Die alten Tendenzen haben bis zu einer gewissen Weise, und das ist natürlich erschütternd, auch wenn wir denken, dass Großdeutsche und kleindeutsche Auffassungen eigentlich über den Nationalsozialismus hinweg gelebt haben. Ich habe in meiner Zeit in Köln mit Freude feststellen können, wie sehr Sörbigs Werk etwa gerade im katholischen Rheinland aufgenommen wurde, weil es dort durch alte großdeutsche Tendenzen sozusagen der Boden dafür bereitet war, und zwar außerhalb der akademischen Welt gerade, also etwa im Kölner Bürgertum und so weiter, also bei meinen Wanderbundkameraden und so weiter. Da lebte das noch sehr stark und hat durch Sörbigs Werk eine bessere, wissenschaftlichere Grundlage erfahren, als es früher auf das Werk der Janssens, Geschichte des deutschen Volkes, war. Auf der anderen Seite ist natürlich erschütternd, das muss man sagen, dass mit dem Ende des Reiches und der Abwendung vom Reich und der Bezeichnung, das Reich ist ein Mythos und eine Chimäre gewesen, eine furchtbare Verengung gerade auch bei der jüngeren Generation eintritt. Das ist schon in den 50er Jahren, dass Leute, die etwa bei ihrem Vater Dissertationen gemacht haben über die Wirkung des Streits um den Rhein auf die deutsche Bewegung, völlig vergessen haben, dass sie da natürlich auch über die Grenzen der heutigen Bundesrepublik wegschauen müssen, denn zu der deutschen Bewegung, die auch nach in die Paulskirche geführt hat, gehört natürlich auch Österreich, gehören die Deutschen Österreichs und die ostdeutschen Gebiete. Es ist heute so, das möchte ich also ganz jetzt überspitzt sagen, dass vielfach im deutschen Geschichtsbewusstsein der jüngeren Generation im Grunde, und das ist ein gespenstisches Wiederaufstehen einer ganz extremen kleindeutsch-protestantischen Auffassung, eigentlich die die deutsche Geschichte bei Ulm sozusagen aufhört. Dann gibt es also den Lederhosen tragenden Franz Josef Strauß und dann gab es den Kreisky, dann hat man was gehört und dann ist schon nur mehr der Dracula im Osten, also das ist, den man also von den Filmen, den Vampirfilmen kennt, dass man also das ganze Süd-Ostdeutsche, das ist nicht nur katholisch. Nicht nur protestantisch. Nein, das ist nicht nur, aber das ist eine Folge, aber es ist eine Folge dieser völligen Abwendung von einem Begriff des Reiches, der eben als ins Unglück geführt hat und von dem man sich hier abwendet. Bei Bismarck gibt es ja das Wort, wir können unseren Tornister nur, oder die Grenzen unseres Reiches nur bringen, soweit die Reformation war. Er hat ja doch zwischen 1866 und 1871 daran gezweifelt, dass es überhaupt möglich sein werde, die Bayern einzuverleiben. Und wenn ich also Äußerungen gehört habe, wie von dem seinerzeitigen Bundeskanzler Schmidt, der von Strauß sagte, dieser Mann, dieser Bramarbas aus dem hintersten Bayern, als ob das etwas ganz Fremdes wäre, das nicht zu seinem, immerhin für das nicht er als Bundeskanzler auch irgendwie zuständig. Das hinterste Schleswig-Holstein. Ja, aber also das hat mich also schon erschüttert, dass hier eine Reduktion auf das eigentliche Deutschland, zu dem also Bayern schon gar nicht mehr gehört. Nicht wahr? Dann muss man natürlich sagen, dass das eine der vielen katastrophalen Folgen des Nationalsozialismus und dieser Hybris bestimmt, also der Hybris dieser Reichsideologien, die eben ganzer Westfalen und so weiter, die so übersteigert waren. Und da möchte ich Herrn Petersen vollkommen recht geben, dass so etwas von vornherein unakzeptabel war für die Italiener. Ich erinnere mich sehr gut an diese Hefte von Bottai im Primato, wie scharf die, wie betont antideutsch, auch in Kleinigkeiten, also gegen die deutsche Romanistik und so weiter waren, 1941 schon, also in der Zeit noch der Hochblüte der Achse, waren die ausgesprochen deutsch. Und es ist also durchaus richtig, dass diese zur Rückweisung alles dessen, was nach einer deutschen Hegemonie aussah, im Faschismus mit Recht eben sehr stark gewesen ist. Das ist eigentlich, damit habe ich hoffentlich allen gesagt, was ich glaube, aber wie gesagt, Bombene und Gentile, das möchte ich jetzt ausgeben. Also die Ambivalenz der Widerlegung von 1945. 1945 wird vieles widerlegt. Ja, das ist klar. Aber das hat ambivalente Folgen, das ist klar, das ist das, was Sie meinten, Herr Evers. Dann kommt jetzt Herr Corny, bitte schön. Es sarà molto breve. Avevo un paio di osservazioni nel merito della relazione del professor Vandruska. Mi sembra, se sbaglio, che all'interno della storiografia durante il Terzo Reich non ci sia sostanzialmente stato un grosso ricambio accademico, quasi nulla, e lo dimostra il fallimento poi sostanziale dell'istituto di Walter Frank. Cioè, c'è stato il cambiamento degli ebrei che sì, beh, a parte gli ebrei, che però erano senz'altro molto meno, ad esempio, che nelle scienze matematiche, fisiche, chimiche, dove invece la campagna razzista ha provocato indubbiamente, come dimostra il recente libro di Bayerchen, un profondo mutamento nel personale. Nella storiografia erano pochi. Quindi, stante questa premessa, mi domando in quale misura questa introduzione questo tentativo di introdurre una Gesamtdeutsche Geschichtsauffassung debba essere considerato come una vera e propria svolta. E mi chiedo, in altre parole, se non sia più importante soffermarsi sulle continuità che all'interno della storiografia tedesca esistono da molto prima del 1933, continuità che facevano in primo luogo della storiografia sia Klein che Großdeutsch una storiografia fortemente legata allo Stato e al potere statale e direi quasi anche facilmente strumentalizzabile, se non soggettivamente, comunque oggettivamente sottomessa alla visione politica e alle linee politiche, diciamo, dello Stato. E quindi mi stupisce sempre quando appunto sento che Rosenberg ha tirato 1.100.000 copie ma nessuno l'ha letto, Mein Kampf, di cui sono state tirate 40 milioni di copie, non so, 50 milioni di copie, ogni nessuno copia l'ha letto, ogni cittadino doveva avere un... nessuno l'ha letto, perché poi è illeggibile, no? Chi l'ha tentato di leggerlo è piuttosto complicato, penso che un cittadino medio tedesco facesse... Ecco, allora, mi domando, da dove venissero queste concezioni che poi in realtà hanno avuto diffusione nella popolazione? E allora va, secondo me, ancora una volta sottolineato molto di più la continuità, cioè la presenza nella cultura tedesca e in particolare nella cultura storiografica tedesca di motivi conduttori assai antichi, assai diffusi e assai quasi introiettati ormai nell'opinione pubblica, nel giornalismo, nella libellistica, eccetera. Per cui in quei pochi anni il nazionalsocialismo non mi pare essere stato in grado di creare nessuna visione nuova della storia, ma tutto sommato quella visione della storia che i tedeschi hanno accettato dal 33 al 45, molti tedeschi hanno accettato, era in fondo la stessa visione della storia che da 100 anni o forse anche da più veniva portata avanti dalla storiografia accademica e attraverso varie mediazioni arrivava all'opinione pubblica. Kann ich dort gleich darauf antworten, weil ja, bitte. So, posso rispondere in tedesco, perché mi pare che questo è il nocciolo della questione, è una cosa che mi sta molto a cuore e voglio essere molto preciso in questo. Il fatto è che, allora, sicher richtig, dass die alten Vorstellungen, Großdeutsch, Kleindeutsch und so weiter, weitergelebt haben. Aber gerade die gesamtdeutsche Geschichtsauffassung Servix hat erstaunlicherweise einen sehr großen Widerhall gefunden, erstens in gewissen, auch in gewissen norddeutschen und nicht-katholischen Kreisen, besonders natürlich in katholischen Kreisen, die Einseitigkeit des traditionell kleindeutsch-preußischen Geschichtsbildes natürlich längst erkannt haben. Es ist eine sehr weitgehende Zustimmung, gerade in dieser Zeit, in den 30er Jahren, unabhängig von Leuten, wie sie zu Hitler standen und so weiter, Zustimmung zu Servig. Es gibt einen gewissen sofortigen Gegenschlag von alten, verhärteten, kleindeutsch-prussischen Geschichtsschreibung hier, Hartung zum Beispiel und Brandenburg. Darüber hat ja Servig dann auch in seiner Auseinandersetzung einen Versuch und sein Schicksal, der sehr empfindlich, Servig war wahnsinnig empfindlich, dadurch getroffen war. Aber es hat also sehr viele, ich brauche nur den Namen Schüssler oder Rössler und viele andere erwähnen, die wirklich in dieser gesamtdeutschen Geschichtsauffassung eine Erlösung empfunden haben. Das heißt, dass sie eine Erweiterung, dass sie also nun positiv zur ganzen österreichischen Geschichte stehen konnten, zur Reichsgeschichte, ohne deswegen gleich Friedrich den Großen oder Bismarck auf den Scheiterhaufen zu werfen. Dieses einerseits, andererseits von Servig hat dadurch eine versöhnende und integrierende Wirkung gehabt. Gewiss, es gibt ich habe es ja schon zitiert, das Wort von Meinecke, der ungeheuer zugestimmt hat, dann aber in einem Brief, ich glaube es war an Kehler, gesagt hat, ja, das ist ja natürlich, wie viel unendlich gerechter ist Servig als unsere alten Großen, aber wie viel kräftiger waren sie doch, wie viel schwächlicher ist doch das, weil er eben in diesem Bedürfnis sowohl dem also Licht und Schatten möglichst gleichmäßig zu verteilen, eben ein bisschen in diese Kompromisshaltung des einerseits, andererseits sowohl als auch mehr und mehr war eine Formulierung, die er besonders gern gehabt hat, weil er dadurch die Entwicklung... Aber Kleindeutsch galt ja als Realpolitik. Ja, ja. Kleindeutsch galt als Realpolitik und es gibt eben heute Leute, die sagen, die Linie ziehen von der Kleindeutschen bis zum 20. Juli und das sei eigentlich das Richtige gewesen und das, der ganze großdeutsche Rausch sei eigentlich nur eine Ideologie, sei das berühmte Wort, das geprägt wurde, das ich auch oft zitiert habe, dass Hitler sei die Rache für Königgrätz, die man also nach Norden geschickt habe. Aber es ist doch etwas von dem geblieben. Und insofern, wenn ich sagte, dass diese Leute, die ich hier genannt habe, Schüssler und Rössler und viele andere auch, in dieser gesamtdeutschen Geschichtsauffassung eine Erweiterung gesehen haben und sie positiv gewertet haben, auch wenn sie später durchaus erkannt haben, welche gefährlichen Konsequenzen nun auch wieder eine popularisierte gesamtdeutsche Geschichtsauffassung hatte. Auch hier die ganze Gefahr ist immer die terrible Simplifikateur, wenn man das auf eine Formel bringen wollte, was Sobieck sehr vorsichtig formuliert hat, dann kam man natürlich zu gefährlichen, konnte es zu gefährlichen Irrungen und kommen. E poi, Senator. Anzitutto vorrei fare una domanda, ma veramente abbiamo il professor Vandus che non avrà molto tempo a rispondere, ma vorrei sapere, tra i nazionalsocialisti, naturalmente gli intellettuali, in particolare quelli che si occupavano di problemi storici e sociali, che giudizio davano di personalità come Max Weber oppure come Gervinus nella storiografia, o anche Ranke? Naturalmente non il giudizio che ne dava Serbik, ma il giudizio che ne davano gli autentici nazionalsocialisti. Come si ponevano davanti a questi tre grandi intellettuali della Germania prenazista? L'altra questione, ha perfettamente ragione il professor Gentile, Mussolini e Hitler erano espressione di un movimento, che li trascendeva, anche seppure creati da Mussolini, da Hitler. La prova l'abbiamo proprio nello stalinismo. Stalin è morto e il suo regime non solo gli è sopravvissuto, ma è sopravvissuto anche alla demolizione del suo mito. Il suo mito è stato violentemente demolito, denunciato, dopodiché però l'essenza del regime staliniana è sopravvissuta. Tal quale sopravvive tutt'oggi. Probabilmente si dirà perché ha vinto la guerra, d'accordo, però se questi uomini fossero stati soltanto espressione della propria capacità demiurgica o comunque di capo carismatico, comunque voglia definirla, gli sarebbe successo come in Spagna, dove Franco vinse la guerra, non perse una successiva guerra, perché si guardò bene dell'entrare, al contrario vinse anche la guerra diplomatica contro quelli che nel 1945 volevano boicottarlo, e con la sua morte però il suo regime finì, perché non c'era un movimento vero, profondo, franchista, come c'era invece stato un movimento vero, profondo, fascista, nazista e naturalmente straniero in Unione Sovietica. La questione dell'ottimismo e del pessimismo, veramente questa ha anche delle componenti, come potrei dire, geografiche. Se voi andate ancora più al nord, gli scrittori nordici sono più pessimisti, Knut Hamsun, Strindberg. Se invece guardate Germania e Italia, sì, certo i tedeschi sono più pessimisti degli italiani, però se paragonate... Se però per paragonare, più buio si beve di più, eccetera, le giornate sono più corte, ebbene, chiunque va a vivere in quei paesi, conosco una persona, mia conoscenza di Milano, ha la sorella sposata in Danimarca, e dice la sera tutti si chiudono, bevono perché fuori fa buio, freddo, eccetera. Se poi invece andate a vedere le grandi personalità intellettuali tedesche e italiane di quel periodo, D'Annunzio e Nietzsche, insomma, naturalmente Nietzsche è più pessimista, D'Annunzio è più ottimista, però non è che in D'Annunzio ci sia solo ottimismo, è appunto il teschio di morte, eccetera, l'ha inventato D'Annunzio perché, questi sono problemi che appunto andrebbero affrontati. Io però starei sul terreno della storia politica. E la storia politica ci fa vedere questo, che la storia politica ci fa vedere questo, che nell'Ottocento, in questa ragione del professor Ponte, l'idea di una superiorità tedesca corre lungo tutto l'Ottocento. Io questa cosa, sono vissuto naturalmente a Fiume in un ambiente in cui la cultura tedesca era fortemente presente, non nel popolo naturalmente, ma fra la borghesia colta, oltre che l'italiana o anche frazione di quella ungherese. E beh, questa idea c'era già prima del 14, della superiorità tedesca, che sono più bravi negli affari, più lavoratori migliori, ovviamente soldati migliori, e che in fondo sono destinati a dominare il mondo. Questo c'era. E penso che non ci fosse nessuno che la prendesse da libri di storici, perché questo ci trova negli storici tedeschi del 800, perché questo è domandato Gervinus, ma insomma questa idea c'era. Tuttavia ci fu poi un cambiamento prodotto appunto dalla guerra mondiale, che rese più ottimisti gli italiani e ancora più pessimisti i tedeschi. Insomma, l'Italia dopo il 1918 diventa quella grande potenza che prima era sugli annuari diplomatici, perché è crollato l'impero austro-ungarico, è crollato l'impero tedesco, è crollato l'impero russo. Ad Oriente ci sono piccole nazioni rispetto alle quali l'Italia è effettivamente grande potenza. Questo è sicuramente una delle cause e della vittoria del fascismo. Insomma anche naturalmente delle sue disavventure dopo. Questa però qualcuno l'aveva già previsto, perché non nelle forme in cui si è verificato, ma che l'Italia era destinata ad ascesa, mentre gli altri paesi no. Questo lo vedevano già i nazionalisti italiani, prima del 14. E nei tedeschi l'idea dell'accerchiamento è anteriore, non nel popolo tedesco, che invece aveva ancora questa visione della superiorità tedesca, ma negli intellettuali tedeschi e anche una parte dei politici, soprattutto nei diplomatici tedeschi e nei militari tedeschi. Questa idea dell'accerchiamento, questa idea che in fondo la Germania, se non si affretta, perderà la guerra, c'è già addirittura in Bismarck. Cosmare di coalizione. Poi naturalmente si realizza con la sconfitta del 18, e con la sconfitta del 18 succede anche qualche cosa che spiega proprio questo razzismo di Hitler. I tedeschi fuori di Germania, intanto molti vanno in Polonia, ma i tedeschi fuori di Germania, là dove erano minoranza fra popoli diversi, per esempio in Boemia minoranza fra gli slavi, fra i cechi, no? Nello Zips minoranza fra gli slovacchi, in Transilvania minoranza fra i romeni, nel Banato minoranza fra gli ungheresi, ma soprattutto serbi, fra i serbi, eccetera. Questi però, facendo parte di un impero che malgrado tutto era di lingua tedesca, si difendevano. La paura della loro estinzione proprio non culturale, perché in nessuno di questi paesi furono proibite le scuole tedesche, ma proprio razziale, per mescolanze, per comunque per essere assorbiti, è una componente reale della storia tedesca. Grazie, voglio subito rispondere. Ihnen kann ich ja auch Deutsch antworten, ja, Kollege Valiani. Die Frage nach den, welche Vorstellung die führenden Nationalsozialisten hatten, das ist natürlich sehr schwer. Ja, insofern Sie sich mit solchen Problemen beschäftigen. Ja, da habe ich also sehr wenig gekannt und da gibt es sehr wenig Leute. Gerade das intellektuelle Niveau der österreichischen nationalsozialistischen Führer war, glaube ich, das kann ich ruhig sagen, ohne deswegen als Lokalpatriot höher, weil sie ja nicht vom Nationalsozialismus herkamen, sondern aus einer ganz besonderen großdeutschen Einstellung. Also Leute wie Seyß-Inquart oder auch Juri und so weiter, vor allem Neubacher, der Bürgermeister von Wien, waren Leute, die sich also wirklich solche Gedanken machten, was ich von den Gauleitern im Altreich, wie man sagte, zweifellos von Bürgel angefangen und so weiter, nicht sagen kann. Max Weber ist, glaube ich, von dieser Generation nicht richtig rezipiert worden. Er ist da stand entgegen seine Bindung doch oder seine Bekanntschaft und erstmal, dass er so kurz gelebt hat, dass seine Ideen sehr stark noch aus der wilhelminischen Zeit nationaler Machtstaat. Wie? Nationaler Machtstaat, aber bismarckisch. Ja, bismarckisch, und das war ja zerbrochen, nicht wahr? Dieser nationale Machtstaat war zerbrochen. Außerdem war er dann also doch mit dem Prinz Max von Baden sehr verbunden und so weiter. Man hat ihn eigentlich als nicht mehr aktuell empfunden. Die wirkliche, 1920 gestorben. Die Wiederentdeckung Max Webers ist eingekommen, teilweise über Amerika zurück. Wie hat der geheißen? Den Leopold Grand, der ein großer Max Weber. Talcott Parsons, ja, war und so weiter. Und dann nach 1945 hat man, also Max Weber, bei Ranke möchte ich Folgendes sagen, Ranke und Gervinus, dass Ranke vielfach eben von diesen Leuten der kleindeutschen, der popularisierten, primitivisierten kleindeutschen Auffassung als zu wenig kämpferisch, als der stille Gelehrte, als Mann abgelehnt wurde und ihm eben die kämpferische Wissenschaft eines Treitschke entgegengestellt wurde. Gerade Walter Frank, den man hier also auch als bedeutende Persönlichkeit durchnehmen muss, hat sich zum Schluss überhaupt nur mehr darauf konzentriert, immer wieder von der kämpfenden Wissenschaft zu reden. Das war gleichzeitig ein Mittel des Angriffes gegen die alte akademische Welt, die eben zu wenig sich exponiert hatte, die nicht kämpferisch genug sei. Ich meine, alle die Anwürfe, die dann gegen die deutsche Geschichtswissenschaft von der Studentenbewegung von 68 erhoben wurde, waren genau die gleichen, die von der nationalsozialistischen Studentenschaft und von den Nationalsozialisten in den 30er Jahren, nur mit anderen Vorzeichen. Ihr schließt euch aus, ihr seid zu vorsichtig, ihr kämpft nicht mit, ihr habt keinen Kontakt mit der Wirklichkeit. Und da ist zum Beispiel, also auch ganz grotesk noch, jetzt vor einigen Jahren ist der, ich glaube, von Höhlich erschienen, eine Auswahl aus Gervinus, wo eben gegenüber dem so unpolitischen Aktenforscher und Archivmann Ranke, der mit spitzen Fingern eben die Urkunden anschaut und die Relationen, dem gegenüber der kämpferische, politisch kämpferische Gervinus höher bewertet wurde. Aber jetzt von den Jungen, von der neuen Linken wird also Gervinus da nicht damals vorgestellt. Damals nicht, weil er eben doch ein Liberaler war und man ihn da nicht so. Im Übrigen zu Gervinus, es hat keinen schärferen Kritiker von Gervinus gegeben als interessanterweise Grillparzer. Ja. Der ihn als Halbwisser und schrecklichen, eben Vereinfacher und so weiter beurteilt hat. So viel zu dieser Frage nur konkret. Ja, vielen Dank. Ein Wort ist ja hier noch nicht gefallen, aber das war impliziert in dem, was Senator Bagnani sagte, nämlich es gibt ja heute wieder eine Diskussion über den deutschen Sonderweg und das deutsche Sonderbewusstsein. Ja. Und natürlich das, was Sie sagten über deutsches Sendungsbewusstsein, Sonderbewusstsein, das ist auch ein ungelöstes Problem. Nicht? Welche Bedeutung hat die Tatsache, dass sich die deutsche Entwicklung im 19. Jahrhundert gegen die westeuropäische Entwicklung profiliert hat, ja, und eine Sonderrolle Deutschlands in Anspruch nahm, sowohl innenpolitisch gegenüber der Demokratie, wie aber auch außenpolitisch. Und vielleicht dann Herr Schieder, da, er ist noch nicht ganz dran, aber als Übernächster, vielleicht wollen Sie etwas dazu sagen, denn die Diskussion über den Sonderweg, ja, aber sie gehört irgendwie auch hier rein. Es würde mich interessieren, ob es in Italien auch eine Diskussion über Sonderweg gegeben hat, ob die besondere Stellung und Rolle Italien auch als eine verspätete Nation nicht auch eine gewisse Bedeutung in dem Zusammenhang gab. Ja, nur als Gedanke. Der italienische Nationalismus natürlich hat etwas darüber gesagt und Chabot hat über Mythos von Rom geredet. Gerade weil Mommsen sagte, ihr seid in Rom, aber in Rom könnt ihr nicht ohne eine universale Idee bleiben, hat sich eine Diskussion entwickelt und überhaupt aber natürlich, ohne Mommsen wäre das ebenso gekommen, Mythos von Rom in, im liberalen Italien, das dann eine der, wie sagt man das, Matrice, eine der Wurzeln des politischen Nationalismus geworden ist, aber natürlich nicht so stark wie der deutsche Sonderweg. Herr Leoncini. Io voglio soltanto richiamare il discorso sui rapporti fra il nazionalsocialismo e le minoranze tedesche all'estero, no? Poi è stato anche. In effetti l'allineamento di queste minoranze con la politica nazionalsocialista avvenne molto tardi, come anche risulta da un piccolo incontro che abbiamo fatto più alcuni anni fa a Trento. E quindi per esempio per quanto riguarda il discorso specifico della minoranza tedesca in Boemia, tutta l'interpretazione della quinta colonna data dalla storiografia cieca, per esempio, è ormai priva di fondamento, portata priva di fondamento, insomma, e su questo problema è uscito, beh, in parte ho aggiunto personalmente anch'io attraverso i miei studi su questa questione, ma specificatamente è uscito un volume dello storico americano Smetzer, che è stato tradotto anche in tedesco, da Studenten Problemen und Aspetterei, e che ormai dimostra chiaramente l'infondatezza di questa tesi, secondo cui il movimento di Helvein si è stato fin dall'inizio una finta colonna nelle mani di Hitler, ma anzi c'è un forte contrasto tra la corrente conservatrice nazionalistica del Kameradschaftsbund e i nazionalsocialisti, che soltanto col 37-38 la corrente nazionalsocialista prevalse e quindi Helvein divenne effettivamente uno strumento nelle mani di Hitler. Posso rispondere? Questo è certamente tutto vero, però nei Sudetendeutschen, che hanno avuto una grande parte, per esempio, perché avevano una piccola borghesia intellettuale, eccetera, tutti i miei maestri elementari di scuola erano Sudetendeutsche, a Vienna, che erano venuti a Vienna. Conosco abbastanza bene la situazione, però nei Sudetendeutschen, che erano specialmente nelle piccole città, eccetera, che avevano un alto livello di cultura, però è arrivato anche lì, come a Linz, la stessa situazione anche sociologica, eccetera, questo Kleindeutsch popolarisierte concezione della storia, questo diciamo Sübel e Treitschke popolarizzato, e questo era molto forte, mentre nei Sudeti viene anche una grande tradizione, cioè una tradizione anticattolica, cioè antiromana. Lì c'era da un lato sono le tradizioni usitiche, dall'altro lato c'è quello che si chiamava römisch-katholisch, al contrario di römisch-katholisch, cioè che era tutto il movimento di un cattolicesimo liberale, illuminato, eccetera. E lì c'è così un appiglio, un appoggio per queste idee di Hitler che venivano poi accettate, poi naturalmente con la mentalità della gente oltre frontiera che vive in un altro stato, lo stesso in un modo forse un po' diverso era anche vero per l'Austria, che si idealizzava tutto quello che succedeva nella grande Germania, perché è logico, lei lo conosce anche dagli italiani, di istriani e dalmati, triestini, per loro tutto quello, e trentini anche qui nel Trento, tutto quello che succedeva nel regno era idealizzato, e poi era inevitabile. Adesso viene del contrario. Il contrario, perché quando poi hanno visto, lo stesso era vero per esempio per quelli dell'Alsazia con la Francia, certo, eccetera. Allora questo è un fenomeno che anche nei Sudeti ha avuto una grande parte. Gli alsaziani, che vedevano tutto idealizzato la Francia, poi dopo il 18 alcuni rimpianto l'ordine prussiano, che prima avevano parlato male. Volevo dire, ma le teorie di Otmar Spahn, per esempio, avevano un certo seguito. Chi? Otmar Spahn? Sì, giusto, questo volevo ancora dire, il Kameradschaftsbund era una conseguenza di Otmar Spahn. Ma Otmar Spahn era anche lui un nazionalista tedesco, però universalista. Tutta la mia generazione, o quasi tutta la mia generazione di studenti, sia questi nazionali, sia quelli cattolici, erano entusiasti e affascinati da Otmar Spahn, e ci è voluto durante il periodo del nazismo illegale, cioè fra il 33 e il 38, è venuto la purga dei spagnani nel illegale organizzazione degli studenti nazisti austriaci. E il curioso è poi che questi, che erano diciamo quelli intellettualmente più elevati, si sono poi rifugiati come sotto la SS, come nel sud-ovest della Germania, quelli del Georgenkreis. La gente del Georgenkreis si è anche poi rifugiato nella SS come una cosa di elite che che era più considerato più nobile, più fine, più raffinato della SA brutale, eccetera. Questo sentimento dell'elite, no? Dell'elite, sì. Il Kameradschaftsbund appunto fu attaccato per la sua elite. Su questo problema, che è un problema marginale, le potrei raccontare molto, perché io come storico e bruneriano era uno dei pochi che non erano affascinati di Otmar Spahn. Io mi sono sdraio. Dobbiamo già andare via? Herr Schieder. Herr Schieder, bitte. Er will ja nicht. Er hat sich gemeldet. Ach so, Herr Schieder, also. Hat sich gemeldet. Ja, ich wollte eigentlich nur etwas zu der Frage der Geschichtsverordnung auch sagen, obwohl ich Ihren Vortrag, Kollege Mandrucker, ja nicht gehört habe, nur die Zusammenfassung und die Diskussion. Sie haben an sich, wenn ich es richtig verstanden habe, versucht, die gesamtdeutsche Geschichtsverfassung der Sürbik-Schule gewissermaßen frei zu sprechen von dem Vorwurf, dass sie die nationalsozialistische Geschichtsverfassung repräsentiert. Ich stimme dem eigentlich zu. Nur, wir gehen noch einen Schritt weiter, wenn ich das richtig sehe, und sagen, dass eigentlich die wirkliche nationalsozialistische Geschichtsverfassung sei die Kleindeutsche gewesen. Das glaube ich auch nicht. Ich würde auch sagen, das stimmt auch nicht. Denn man muss vielleicht sogar fragen, ob es überhaupt eine gegeben hat. Ja, das habe ich am Anfang auch gesagt. Das haben Sie wohl gesagt, man hat das auch angetippt. Denn wer soll die denn eigentlich repräsentieren innerhalb der Geschichtswissenschaft, wenn das Reichsinstitut gescheitert ist, wenn Rosenberg sowieso gescheitert ist und auch wenn Himmler gescheitert ist? Denn auch Himmler hat ja eigenartigerweise sowohl in seinem Ahnenerbe wie auch in der alten Geschichte, wie in der Archäologie und Frühgeschichte etwas gefördert, was am Ende gar nicht mit der NS-Ideologie voll übereinstimmte, sondern was, also gerade in der alten Geschichte kann man das ja sehr schön sehen, was ja mit der römischen Geschichte und dem Imperium Romanum geradezu gegen die Auffassung der germanischen Herkunft Altheim, des Imperium gerichtet war. Altheim, ja, das sind ja alles sehr merkwürdige Vorgänge, die auch zeigen eigentlich, dass man von einer einheitlichen nationalen Geschichtsforschung gar nicht sprechen kann, dass sozusagen die totalitäre Kontrolle nicht so weit durchgegriffen hat, dass man von den Ideologen, von den Führern her nun die Wissenschaft dazu gebracht hätte, einen analog eine Ideologie zu entwickeln, dem Marxismus, dem historischen Materialismus entsprochen hätte. Das gibt es ja eigentlich nicht. Und insofern ist also der Schritt weit, den habe ich nicht gehört, wenn er sagt, an nichts auf der Hand. Nein, ich habe gleich am Anfang gesagt, und das möchte ich jetzt noch einmal betonen, es gibt, wenn man von nationalsozialistischer Geschichtsauffassung spricht, so ist es die Geschichtsauffassung Adolf Hitlers. Und die Geschichtsauffassung Adolf Hitlers ist ein primitivisierter Sozialdarwinismus, Rassismus und so weiter. Und was aber die spezifisch deutsche Geschichte betrifft, ist es ein primitivisierter Sübel und Treitschke, wie er von den Schullehrern im ganzen Deutschen Reich und besonders stark, sogar noch mit stärkeren Akzenten noch, mit noch stärkerem anti-habsburgischen und anti-römischen Akzent von den deutschen nationalen Schullehrern in Österreich vertreten wurde. Und das ist die Basis der hitlerischen Geschichtsauffassung gewesen. Und daran halte ich fest, damit mache ich nicht jetzt der Kleindeutschen sozusagen, will ich mich revanchieren für die meiner Meinung nach völlig unrichtigen Angriffe oder Worte von den Unverführbarkeit, die, sagen wir es ganz offen, die Walter Bussmann beim 75. Geburtstag ihres Herrn Vaters gesprochen hat, sondern ich möchte nur sagen, dass dieser primitivisierte, eben popularisierte kleindeutsche Auffassung, dass es also nichts Verderblicheres für die deutsche Geschichte gegeben hat, als dass diese dummen Kaiser nach Italien gegangen sind, anstatt im Osten zu kolonisieren. Ich bringe es jetzt bewusst auf eine primitive Folge, dass eigentlich die Grundlage des Nationalsozialismus. Eine Auffassung, die längst korrigiert war von den bedeutenden Berliner Historikern, die sich auch von der Idealisierung Friedrichs des Großen und der Idealisierung der Hohenzollern als der geheimen Auftragsgeber der deutschen Geschichte, als der sozusagen Vorbereiter der deutschen Einheit, ja längst aufgegeben worden war. Das meine ich. Was wir noch vergessen haben, war natürlich auch Karl der Sachsenschlechter. Ja, das habe ich, habe ich ja erwähnt. Also ich darf mit dem Einverständnis der beiden Herren, Herr Petersen und Herr Scheuch, oder haben wir noch Zeit? Ja, es geht noch, wenn wir noch Herrn Scheuch, noch eine Minute. Ja, wieder. Noch eine Minute, Herr Scheuch und Herr Petersen, ganz kurz. Ja, ich wollte nur zum Begriff den Einfluss, den die Partei auf die Germanenforschung genommen hat, den Bogen zu Italien schließen, zum Faschismus. Im faschistischen Italien kann man genau feststellen, zum Zeitpunkt, wo der Faschismus die Macht ergreift, dass die Forschung im Bereich der Etruskerforschung, die vielleicht Einwanderungstheorien dann plötzlich nur mehr eine Einwanderungstheorie bzw. Entstehungstheorie forciert wird und auch der Vertreter dieser Theorie zum Ordinarius und Bombe also berufen wird. Und dass die deutschen Archäologen, die in der Zeit in Italien arbeiten, Beschränkungen auferlegt bekommen und also diese Forschungen auf dem Gebiet der etruskischen Einwanderung von Kleinasien her, das nicht mehr durchgeführt werden konnte. Und also, das ist also ein es gab Steuerung. Ja. Das war also, wie meinen Sie jetzt? Können wir Herrn Petersen schnell machen? Passt so gut, dass ich da bin. Wie? Palottino, ja, sì, Massimo Palottino. Ja. Passt du, wenn ich es eben noch. Die Frage, wenn wir jetzt auf die einzelnen Ideologen eingehen, sagen wir Rosenbauer ist abwertend, indem man sagt, selbst Hitler hat den nicht gelebt. Ich glaube, damit kommt man nicht sehr viel weiter. Die Frage ist eben, das läuft auf das hinaus, was Sie aussagt, was haben die Schullehrer? Richtig. Was ist in den Schulen gelehrt worden, wenn man sozusagen von der anderen Seite her anpackt? Was ist als offizielle NS-Ideologie damals propagiert worden, wenn wir die Schulbücher nehmen? Ordensburgen, ja. Adolf Hitler Schule. Da sieht man das doch eben sehr deutlich und ich wollte hier nur eine Randbemerkung machen. Es hat in dem deutsch-italienischen Kulturabkommen auch das Projekt einer Schulbuchkommission gegeben. Diese Schulbuchkommission ist auch mehrfach zusammengetreten. Wobei man interessanterweise, und müsste das den Braunschweigern mal erzählen, die haben erst daran gedacht, die Schulbücher, die können wir in eigener Regie revidieren. Sozusagen die Deutschen revidieren ihre deutschen Schulbücher und die Italiener revidieren ihre italienischen Schulbücher. Das war schon bei der zweiten Sitzung geplatzt, denn da kam man überhaupt nicht auf die richtigen Probleme. Dann hat man sich zusammengesetzt, die Schulbücher ausgetauscht und dann hat man sich, sozusagen schon ganz am Beginn hat man sich schon zerstritten, weil die deutsche Seite dann verlangte, dass in den italienischen Geschichtsbüchern zum Beispiel dieses ganze Konzept der Invasion der Barbaren, das müssen sie gestrichen haben. Das war etwas ganz Schlimmes. Darunter wollten sich also die deutsche Schulbuchhistoriker, die da taten, die wollten das also gar nicht wissen. Und die Italiener haben ein ähnliches Konzept attackiert, nämlich das der rassischen Minderwertigkeit und sozusagen des Kampfes eines guten germanischen und eines bösen mediterranen Elements in der italienischen Geschichte, die man von den Anfängen bis zum 20. Jahrhundert hindurch erkennen könnte, wenn man den Rosenberg liest, da steht das alles drin. Langbar. Und sozusagen bei diesem ersten Fundamentalproblem, da sind sie dann schon 41, 42 gescheitert mit der Schulbuchrevision. Es war auch sehr verständlich, dass sie scheiterten, da sie einen völlig anderen instrumentalisierten Wahrheitsbegriff vorgehen. Darüber werden wir Herrn Petersen morgen Nachmittag, es ist ja gewechselt, ich darf noch mal daran erinnern, morgen Nachmittag wird Herr Petersen sein Referat halten. Ich darf noch mal sehr herzlich danken für einen reichhaltigen Vortrag und eine sehr anregende Diskussion und wünsche guten Appetit.